Hallo, meine wundervollen Menschen und Zuhörer, die vielleicht irgendwo da draußen existieren sollten. Und herzlich willkommen zu irgendeinem Podcast, den ich irgendwie nennen werde. Vielleicht Not So Serious Podcast wieder, vielleicht Sleepy Cast, was ein sehr verbreiteter Name ist, deswegen ich das sehr wahrscheinlich nicht machen werde. Aber auf jeden Fall irgendein Podcast mit irgendeinem Namen. Das ist die erste Pilotfolge. Hallo, ich bin alleine und man kann sich das vielleicht ähnlich vorstellen wie Sleepy Place. Im Sinne davon, dass ich ja ganz gerne Sachen produziere, die man abends ganz gerne mal zum Runterfahren sich anschauen bzw. vor allem anhören kann. Und das Produkt, das ich hier jetzt sozusagen fabriziere, dieser Podcast, soll in dieselbe Sparte gehen. Das heißt, eventuell heißt er wirklich CPCast, ich bin mir da nicht genau sicher. Es soll hier nicht, also ich denke mal eher selten, wenn ich Lust habe, dann schon, aber in der Regel eher nicht. Soll hier nicht so in der Regel um Depression oder irgendwie sonst was ähnliches gehen, sondern es soll ein Podcast sein mit einem speziellen Thema ohne genaues Zeitlimit. Das heißt, theoretisch könnte ich jetzt hier 2 Stunden sitzen, wenn ich darauf Lust habe, wenn ich das machen will, dann mache ich das. Wenn ich halt 8 Stunden will, dann mache ich das halt oder eine halbe Stunde, naja, mal gucken. Auf jeden Fall werde ich mir halt spezielle Themen raussuchen und über diese einfach ein bisschen quasseln, vielleicht auch mal mit Gästen oder ähnliches. Das Produkt, das man damit am besten vergleichen könnte, wäre in meinen Augen auf jeden Fall der Plauschangriff-Podcast von den Rocket Beans bzw. Game One und der Greg's RPG Heaven, der hängt ja damit zusammen, Greg's RPG Heaven Podcast Gedankensprung. Das sind so die 2 Podcasts, die ich damit vergleichen würde. Es könnte auch sein, dass ich vielleicht noch einen 2. Podcast nebenbei laufen haben werde, der dann eher so in Richtung lustig oder irgendetwas geht. Muss ich noch planen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es hinbekomme, diesen hier auch aktiv zu leiten und rauszubringen. Ich habe einfach Lust darauf. Ich hatte schon immer Lust auf Podcasts und ich habe das Gefühl, dass ich mit dieser Podcast-Idee halt am längsten durchhalten könnte, sagen wir es mal so, weil auf sowas hatte ich schon immer Lust, nur hatte ich es irgendwie nie so richtig umgesetzt. Ich weiß auch nicht warum, weil ich hatte irgendwie auch immer Angst, es nicht alleine durchziehen zu können. Und es tut mir auch leid, dass ich jetzt erstmal ganz kurz erkläre, worum es geht, aber ich denke mal, also Leute, die meine anderen Videos kennen, sollten ja eigentlich wissen, dass zumindest das war so das Feedback, das ich bekommen habe, das ist eigentlich so, ne, ich rede einfach ein bisschen angenehm und wie gesagt, ist einfach so zum Abend entspannen, hier wird nicht rumgeschrien oder ähnliches, sind hier keine Ear-Rape-Memes dabei oder sonst was, es geht einfach darum, wirklich einfach vielleicht ein paar nette Themen sich anzuhören, und gerne auch mal mit mir zu diskutieren in den Kommentaren oder ähnliches und einfach mal, ne, gönnt euch einfach mal auch Zeit zum Runterkommen, weil ich finde, es gibt echt wenig Produkte sage ich jetzt auch schon zum zweiten Mal, ganz furchtbares Wort eigentlich, aber es gibt wenig, wenig Leute produzieren wirklich dafür, dass man runterkommt halt einfach, sondern es wird halt energetisch, natürlich, das ist auch für die Leute interessanter und fängt halt mehr Zuschauer, aber ja, die Leute machen halt eher so energetischen Content, der dann halt die Leute, ne, ins Boot holt, anstatt halt einfach mal auch mal was, wenn man einfach mal vielleicht alleine sein will oder vielleicht auch mal einfach, ja, schlafen gehen will. So, ist ja auch völlig legitim, so etwas dafür zu konsumieren. Auch direkt als, nicht Warnung, aber als kleine Disclaimer, ich werde das auf Twitter alles verkündigen, auch den Namen des Podcasts, denke ich mal. Auf jeden Fall werde ich dort auch sagen, auf jeden Fall in iTunes wird dieser Podcast erscheinen, also eine Apple Podcast App. Ich muss halt gucken, wo noch, weil Soundcloud werde ich wahrscheinlich nicht mehr machen, aber ich könnte mir eventuell halt eine Podcast App vorstellen, sowas wie Castbox oder halt Spotify oder ähnliches. Das muss ich halt mir noch genauer anschauen. Wie gesagt, das mache ich jetzt ganz spontan. Ja, auf jeden Fall, das sind so halt die Sachen, die ich vorneweg erstmal besprechen wollte, jetzt hier in der Pilotfolge. Tut mir auch leid, wenn das hier irgendwie viel Zeit nimmt, direkt am Anfang. Und an sich so noch eine Sache, die ich ganz gerne sagen wollen würde, so Themen, auf die ich mich konzentrieren wollen würde, wären Sachen, über die ich mich auskenne, über die ich gerne rede. Es könnte, wie gesagt, auch mal irgendwie so Sleepy Place-mäßig irgendwas so Richtung Depression-mäßig sein. Das kann natürlich passieren. Sogar sehr gut passieren. Aber eher nicht, ist nicht der Fokus, sondern halt wie die Folge, ihr habt es wahrscheinlich im Titel gelesen, sowas wie die PlayStation Vita. Einfach so Sachen, wo ich mal einfach gerne drüber reden wollen würde. wo ich vielleicht ein paar Sachen zu erzählen wollen würde, wo ich Sachen zu erzählen habe, auf jeden Fall. Und vielleicht halt auch mal irgendwie so in einem anderen Podcast dann über ein Super Nintendo, wirklich ähnlich wie der Plauschangriff-Podcast, vielleicht mal in der einen Folge dann über Zelda und meine Erfahrung mit Zelda, weil ich habe eigentlich, also was Videospiele angeht, echt immer zu fast jedem Franchise eine Menge zu erzählen. Selbst wenn ich das nicht mal so wirklich viel gespielt habe, aber selbst zu Zelda könnte ich, glaube ich, einen 3-Stunden-Podcast machen. Einfach, weil ich mit einigen Teilen echt verdammt viel verbinde und da immer halt noch eine Nebenstory kommt und dann drifte ich vielleicht mal ganz kurz ab auf ein Thema, was jetzt nicht direkt mit Zelda zu tun hat, aber mit einer Experience, die irgendwie bei mir mit Zelda zusammenhängt und ähnliches. Und deswegen, also ich habe auf jeden Fall zu einer Menge Menge was zu erzählen halt so. Und es wird auf jeden Fall Videospiel fokussiert sein. Ich möchte das hier halt, weil ich mich damit halt auskenne, einfach so hauptsächlich Videospiele. Und dann vielleicht mal hin und wieder Folgen, wo es um andere Sachen geht. Vielleicht mache ich aber auch dafür einen anderen Podcast oder bleib einfach dabei, dass ich Sleepy Plays mache. Aber ich dachte mir halt, ich probiere es einfach nochmal mit Podcasts fürs Erste. Und ja, ihr habt ihr gesehen, habe ich auch gerade kurz angesprochen, ist kein Geheimnis, dass es in der ersten Folge um die PlayStation Vita geht. Und das alles ist auch komplett spontan. Ich habe hier jetzt mal eine Wikipedia-Seite offen von der PlayStation Vita und von den Spielen, die dafür rausgekommen sind, um mir nochmal vielleicht mal hin und wieder eine Gedankenstütze zu geben. Aber an sich ist das eigentlich komplett, ne, ich schreibe mir hier nichts auf oder sonstiges. Ich meine, es geht ja wirklich eher um persönliche Erfahrungen. Ich meine, keiner von euch wird jetzt, glaube ich, zu einem Podcast einschalten, wo einfach jemand Wikipedia-Beitrag vorliest. Ich meine, das kann man also wirklich. Da kann man ja auch einfach irgendwie in Google Übersetzer reinpacken und dann auf bitte vorlesen drücken, so gefühlt. Also, nee, das ist ja, finde ich immer ein bisschen schwachsinnig, wenn man einfach so Artikel vorliest oder sonst was an sich. Und ich habe auch, ich glaube, es war irgendwie so rund um Part 17 von Breath of the Wild Sleepy Place, wahrscheinlich nicht, aber ich habe vielleicht ganz gut geschätzt, erzählt, dass ich richtig gerne im nächsten Part, es ist nie passiert, über die PS Vita reden wollen würde. Und das ist jetzt endlich die Retribution dafür. weil ich habe es vielleicht auch schon so erwähnt, aber wir gehen mal davon einfach aus, also ihr erinnert euch wahrscheinlich eh nicht mehr, aber gehen wir davon aus, dass ich nichts dazu gesagt habe. Ich habe mit der PS Vita echt eine Menge zu verbinden. Also wirklich vielleicht mehr, als man denkt und auch Sachen, auf die man nie im Leben kommen könnte. Wirklich Sachen, die einfach nichts damit zu tun haben, aber einfach so Live-Stories. Und ich glaube, dass es sich einfach ganz gut anbietet als Pilotfolge, weil ihr da, glaube ich, echt gut verstehen werdet, wie ich das alles meine. also ich hoffe einfach, ihr habt Spaß mit dieser ersten Folge jetzt halt so und wir kommen auch direkt ins Thema rein halt. Die PlayStation Vita hat halt für mich so eine riesen Verbindung damit gehabt, weil ich als Kind ein Riesenfan, und das hat sich auch bis heute durchgezogen, ein Riesenfan von Handhelds war und bin halt noch. Das war halt schon damals, als ich den Game Boy Advance mal haben wollte, weil ich weiß nicht, ob das für jeden so ist. Ich denke mal, eine Menge Leute hatten das auf jeden Fall, dass es als Kind für einen so eine atemberaubende Magie hatte, wenn man Zelda auf einmal mitnehmen konnte. Also ich persönlich jetzt nicht, ich hatte Zelda nicht auf dem Game Boy oder sonst wo, aber in meinem Fall dann halt ja Pokémon halt, also einfach so, wenn man einfach ein Spiel halt unterwegs halt spielen konnte. Und ich bin ja 1998 geboren, das heißt, als ich so 6 Jahre alt war, da war schon die PlayStation 2-Ära, da war fast die PS3-Ära, ne? Also als ich 8 Jahre alt war, kam die PS3 raus. Wir waren leider nicht gerade rich, das heißt, also ich hatte wirklich lange Zeit lang halt Super Nintendo und PlayStation 1 halt nur auch, also ich bin halt, sagen wir mal, mit älteren Sachen aufgewachsen halt so. Wir hatten halt einen Fernseher eine lange Zeit lang. Und da waren auch nur die 3 Kanäle, also die 3 normalen Kanäle, die man halt so hatte, drauf. Für eine lange Zeit lang. Wir hatten, also ich musste mir mein Zimmer teilen mit meinem großen Bruder. Was halt auch nochmal ein Fokus war, also nochmal gut dafür gesprochen hat, dass ich ein Handheld wollte, weil ich dann, ne, er hat halt was gespielt oder wollte was gucken, dann konnte ich nicht spielen. Ja, auf jeden Fall, ich bin halt, sagen wir mal, retro aufgewachsen. Klingt vielleicht so ein bisschen doof, aber. Ja, wir hatten halt auch so, wir hatten Kassetten halt statt DVDs und einen CD-Player statt MP3-Player haben ich und mein Bruder geschenkt bekommen halt, als ich 6 war und der 10 tatsächlich. Es war halt nicht so, dass ich das irgendwie damals schlecht fand oder so, Ich habe mich trotzdem über einen CD-Player gefreut und so, aber auf jeden Fall war für mich so eine Riesenmagie darin, Spiele unterwegs spielen zu können, weil ich war jetzt hauptsächlich Super Nintendo gewöhnt und dann auf einmal zu sehen, also da war halt der Game Boy Advance schon draußen, dann zu sehen, dass auf diesem kleinen Gerät Super Mario World läuft. Wie funktioniert das? Wie soll das gehen? Was ist das für eine Magie? Gefühlt. Und deswegen wollte ich halt immer einen haben. Also ich wollte einen Game Boy Advance haben, von Anfang an. Das liegt auch ein bisschen daran, dass mein großer Bruder unbedingt einen haben wollte und mir erzählt hat, wie geil das Ding ist. Und ich deswegen halt auch einen haben wollte. Der mich dazu verleitet hat, sagen wir mal. Aber trotzdem halt. Ich wollte auch selber halt einfach einen. Und ich habe das auch schon mal ein paar Mal erzählt. Wir kommen auch gleich zur PS Vita, nur, ne, ist einfach ein bisschen Story. Ich meine, ich habe hier so viel Zeit, wie ich will. Deswegen erzähle ich auch einfach so viel, wie ich will über dieses eine Thema. Ich wollte unbedingt einen Game Boy Advance haben. Dazu kam es nicht. Und zwar nicht, bis ich 17 Jahre alt war, also vor 3 Jahren. Aber ich habe einen Game Boy Color geschenkt bekommen. Denn ich saß einmal im Wohnzimmer, ich habe, glaube ich, Fernsehen geguckt oder so. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, nee, ich glaube, ich saß da einfach irgendwie. Ich kam gerade von der Schule. Ich saß da im Wohnzimmer und meine Mutter kam rein, halt so, die war einfach einkaufen, ganz normal. Nee, arbeiten, genau, die war arbeiten. Kam nach Hause, kam zu mir, auf jeden Fall hatte die auch Einkaufstaschen dabei und meinte halt so, mach die Augen zu. Und ich dachte mir in dem Moment, holy shit, du kriegst jetzt ein Game Boy Advance geschenkt. Ich weiß jetzt noch, wie ich mir wirklich gedacht habe, so, holy fuck, der Game Boy Advance ist endlich deiner, als meine Mutter sagte, mach die Augen zu. Weil ich halt die ganze Zeit gesagt habe, ich will einen haben. Ich habe die Augen zugemacht, Augen wieder aufgemacht und wie man dann halt so als Kind ist, war ich dann. Also heutzutage würde ich natürlich dann so lachen und sagen, ha, ja, super nett, aber bisschen daneben. Als Kind, da war ich dann so super enttäuscht und sagte, das ist aber kein Game Boy Advance. Und da meinte meine Mutter, also die hat den halt gebraucht für 10 € bekommen. Der Lautsprecher hat nicht funktioniert halt. Das war ja auch super nett, aber so jetzt, ich wollte halt unbedingt einen Game Boy Advance haben und habe dann keinen bekommen. Und dann habe ich halt ja diesen Game Boy Color gehabt, ohne Lautsprecher. Also der Lautsprecher war halt super, also der war so richtig leise, auch wenn man den voll aufgedreht hat, den konnte man eigentlich nicht hören, wirklich. Mit dem Spiel Herkules, was ein furchtbares, furchtbares, furchtbares Spiel war. Aber natürlich habe ich es trotzdem gespielt. Und später dann halt Pokémon Blau. Aber auf jeden Fall war das so meine erste Berührung mit Handheld-Konsolen selber. Ich hatte einen Freund, der einen Game Boy Advance hat, auf den ich immer eifersüchtig war, auch wenn der selber eigentlich keine richtigen Game Boy Advance-Spiele hatte, komischerweise, nur so Game Boy Color-Spiele, so Pokémon Kristall. Gargoyles Quest, glaube ich, müsste. Und das Castlevania Spin-off, wo man Dracula, Baby Dracula spielt, irgendwie so oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher, irgendwie sowas in der Art. Auf jeden Fall, ja, hatte ich halt keinen Game Boy Advance. Den habe ich mir halt vor 3 Jahren, habe ich mir 2 Stück gekauft, um halt so, weil ich und mein großer Bruder wollten ja immer einen. Wir beide haben keinen bekommen. Und dann habe ich ihm gesagt, ey, komm, lass mal welche holen. Hier sind zwei, die sind fast noch neu für 40 €. Ich kaufe uns die beide, dann haben wir endlich mal ein Game Boy Advance und haben wir uns die beiden geholt und dann auch mal Pokémon zusammen durchgespielt, endlich mal. Aber auf jeden Fall. Das war meine erste Berührung, leider kam es nicht zu dem Game Boy Advance. Und ich habe tatsächlich dann ein, soll jetzt nicht der Handheld-Podcast sein, keine Sorge, aber ganz kurz noch, ich habe noch einen DS dann halt bekommen zum Release, den allerersten, nicht den DS Lite, sogar noch den davor. Auch gebraucht, mein Vater hat den irgendwie günstig bekommen, weil ein Bekannter es seiner Tochter schenken wollte, aber die wollte den irgendwie nicht. Also mit Mario 64 habe ich dann auf jeden Fall einen DS bekommen. Und das Ding habe ich echt zu Tode gespielt. Also, wie gesagt, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, aber wie gesagt, wir hatten nicht viel Geld und ich habe halt keine Spiele bekommen. Ich habe halt so im Jahr ungefähr immer 80 €, so, also im Weihnachten und Geburtstag halt so 80 € bekommen. So aufs Jahr verteilt und das muss ich dann halt so, also davon muss ich dann halt ganz genau planen, was ich mir holen will. Ja, deswegen hatte ich nicht wirklich Geld, mir was zu holen. Aber ich meine, Super Mario 64 DS, ich habe das zu Tode gespielt. Wirklich. Und dann hatte der erste DS ja auch noch die Option, dass man ein Game Boy Advance Spiel spielen konnte. Deswegen habe ich da auch dann Pokémon Feuerrot endlich gespielt. Also die ersten ein, 2 Jahre habe ich das Ding wirklich zu Grund und Boden gespielt. Aber zur ungefähr selben Zeit kam die PlayStation PlayStation Portable Handheld-Konsole raus. Was für mich als Mensch, der zu dem Zeitpunkt dann halt sogar die PS2 bekommen hat, auch gebraucht, das ist ja nämlich sogar noch, das möchte ich noch ganz kurz anschneiden, halt ganz kurz, als ich die PS2 bekommen habe, also ich durfte mir eine Konsole aussuchen, ich war so glücklich in dem Moment, da war ich glaube ich 6, also 2004, weil mein großer Bruder wollte einen Game Boy Advance und mein Vater hat mir gesagt, du darfst dir eine Konsole aussuchen, die du zum Geburtstag haben willst. Und mein großer Bruder meinte, hol dir den Gameboy, hol dir den Gameboy, hol dir den Gameboy. Ich so, nein, ich will eine PS2. Und er meinte, doch, bitte Gameboy Advance. Und ich bin eigentlich so ein Mensch, der sich, also damals als Kind, habe ich von sowas eigentlich gleich beeinflussen lassen, aber ich habe nicht auf ihn gehört und habe mir dann halt in den Gebrauchtladen eine PS2 mit Spyro, Enter the Dragonfly, diesem richtig schlechten Spyro geholt. Aber ich war glücklich. Auf jeden Fall hatte ich auch davor noch eine PS1, ja, wie eben gesagt. Und deswegen war ich halt so ein PlayStation-Fan, weil meine Freunde hatten eine PlayStation, ich hatte eine PlayStation, ich habe auch mit meinen Freunden PS2 spielen können immer wieder, da haben wir halt Tekken gespielt, Tekken 4, Ratchet & Clank ganz viel, die WWE-Spiele, also sowas wie SmackDown vs. Raw haben wir eine Menge gespielt, Def Jam, alles mögliche halt einfach und deswegen, ich kannte halt schon so die PlayStation-Marken und war halt irgendwie damit vertraut und deswegen war für mich die PSP so super interessant, als ich die gesehen habe. Abseits davon war sie natürlich einfach grafisch revolutionär, muss man ja ganz ehrlich sagen. Das waren ja wirklich, also die Spiele sahen ja auf so einem kleinen Bildschirm, hat man fast nicht geglaubt, dass es halt Handheld-Spiele sind, weil es fast so aussah, als würde man auf der PS2 spielen, was echt krass war damals. Das war echt extrem krass. Also ich fand auch einfach das Design super toll als Kind. Ich fand das so cool. Und als ich davon gehört habe, sie zum ersten Mal gesehen habe, wollte ich sie so unbedingt haben. Ey, ich war jedes Mal traurig, wenn eine Werbung lief. Ich habe mir, als wir dann Jahre später, weil ich habe wirklich viele Jahre keine PSP gehabt, als wir dann Jahre später dann eine PS3 hatten, konnte man sich so Trailer und so runterladen aus dem PlayStation Store. Und dann habe ich mir tatsächlich PSP-Werbungen runtergeladen und die angeschaut, weil ich die so unbedingt haben wollte. Aber wir hatten halt kein Geld dafür. Und das ging dann halt immer so weiter und weiter und weiter und weiter. Ich habe das halt auch so irgendwo eingesehen natürlich, dass es einfach nicht geht. Und ich war jetzt auch nicht so super nervig halt. Ich habe hin und wieder mal gefragt. Aber ja, irgendwo muss man das dann halt einsehen. Und irgendwann kam es dann aber tatsächlich dazu, weil ich weiß gar nicht, was es damit auf sich hatte, aber ich habe so lange eine PSP gefragt, wirklich. Ich meine, wann kam die raus? 2005, das habe ich leider gerade nicht offen, aber 2004 oder 2005 kam die erste PSP raus. Und ich habe meine bekommen, da war ich, glaube ich, in der 7. Klasse. Wie alt war ich da? Jetzt mal ohne Spaß. Ich war da, glaube ich, so 13. 13, ja genau, 13. Das heißt, 13, da war 2011. Ja, genau, so 2000, ja doch, das passt, 2011 rum, die PSP Go habe ich da bekommen. Das heißt, 7 Jahre später habe ich dann endlich eine bekommen, halt tatsächlich sogar neu, nicht gebraucht, soweit ich weiß. Mein Vater hat mir irgendwann mal eine einfach mitgebracht und ich war so unglaublich froh darüber, dass ich einfach Schule geschwänzt habe am nächsten Tag oder am übernächsten Tag. Und meine Eltern haben es mir sogar erlaubt einfach. Ich habe einfach gesagt, ich möchte nicht gehen, ich habe Kopfschmerzen. Die haben so direkt gesagt, wegen der PSP und ich so, ja. Und die meinten, okay, weil ich wirklich, ich habe 7 Jahre lang so drum gebettelt und ja, die haben es mir einfach gegönnt irgendwie so, ja. Und ich habe mich so verliebt irgendwie in die Konsole. Leider war es halt, wie gesagt, die PSP Go, die kein Laufwerk hatte. Das heißt, man musste sich die Spiele aus dem Store holen. Und damals war der Store ja noch, also war das ganze Store-System ja noch nicht so krass ausgereift, wie es heute ist mit Steam und Co. Das heißt, die Spiele, die da, also im Store, haben halt immer noch den Vollpreistitel gekostet, 20 Jahre danach. Das heißt, Little Big Planet hat dann 50 Euro gekostet, obwohl man es irgendwie bei Saturn dann für 20 schon bekommen hat. Das heißt, ich hatte keine Spiele. Also meine Eltern konnten mir auch keine kaufen, weil es gab ja keinen im Laden. Also das Ding hat ja kein Laufwerk. Das soll jetzt auch kein PSP-Podcast sein, das sparen wir uns dann mal für irgendwann anders auf. Die Story, da gibt es auch nochmal eine Menge Storys, aber halt, dann hatte ich halt diese PSP und war halt sad irgendwo. weil ich damit nichts anfangen konnte, aber ich habe eine Menge Demos gespielt. Dann kam aber das Ding. Ich hatte ja eine PS3, wie ich erzählt habe. Oder diese PSP Go. Und ich habe ja eben gesagt, dass ich mir Trailers runtergeladen habe für die PSP damals. Und eines Tages gehe ich in den PlayStation Store. Also damals mit 13 Jahren habe ich noch nicht so die 3 verfolgt oder so. Ich bin auf jeden Fall in den PlayStation Store gegangen. Auf die Trailer-Sektion. Und da war auf einmal dieser Wallpaper und irgendwie so der erste Teaser für ein Gerät namens NGP. Next Gen Portable. Next Generation Portable. Und erstmal gab es, glaube ich, echt einfach so ein Screenshot, wo einfach NGP stand. Man wusste auch nicht, was es ist. Und dann mit der Zeit kam das erste Bild und tatsächlich war es die PlayStation Vita, so wie wir sie heute kennen. Und ich habe mich sofort verliebt. Wirklich. Ich wollte das Ding. Also, ein Problem, das die PSP ja hatte, war, dass, also wenn man so einfach gespielt hat, dass sie nur einen Analogstick hatte, zum Beispiel, die PlayStation Vita hatte dann 2 Analogsticks. Und das war halt so, also das war das erste Bild, wo jemand das Ding einfach in der Hand hatte. Das war noch nicht eingeschaltet oder so. Man konnte noch nicht sehen, was es damit auf sich hat. Und ich dachte mir einfach, wow, das sieht einfach aus wie die PSP, nur noch schöner. Und 2 Analogsticks. Wow, das sieht so toll aus. Und ich habe das dann halt so hart verfolgt, die ganze Trailer und sowas zu der NGP, weil es war auch noch der Projektname halt, NGP, das war ja nicht der letztendliche Name, wie wir alle wissen jetzt. Aber ich von Anfang an wollte ich das Ding so sehr haben und habe dann halt alles verfolgt und dann kam sie tatsächlich 2011 in Japan raus, also Ende 2011 in Japan und Anfang 2012 bei uns und in Amerika. Und holy shit. Achso, natürlich, ich muss noch ganz kurz zurückspulen. Denn tatsächlich, ich bin seit 2011 oder 10 zur Gamescom gegangen. Ich glaube mit 12 sogar oder 13. Ich bin mir nicht. Nee, 13. 13, glaube ich. Bin ich zur Gamescom gegangen. Und ich war tatsächlich da. Ich wusste davon nichts, aber ich war da, als die PlayStation Vita anspielbar war zum ersten Mal. Und ich habe mich sogar ganz eklig und heimlich so, also ich habe es aber geschafft, also muss man mir lassen. Ich habe mich vorgedrängt, weil die Schlange war schon ein bisschen länger. Nicht so lang, muss ich ganz ehrlich sagen, aber sie war schon lang und ich habe es geschafft, mich ganz sneaky, weil ich ja damals noch kleiner war, auch mich nach vorne zu drängeln. Und ich war wirklich einer der allerersten, die das spielen konnten. Ich war direkt dran von Anfang an. Ich war halt nicht alt genug, um Spiele ab 16 oder 18 zu spielen damals. Aber ich konnte Little Deviant spielen, was so ein kleines Minigame ist. Also so eher so eine Tech-Demo, wo man halt die Touchscreens hinten und vorne der PS Vita benutzen konnte. Das hat mir aber gereicht, weil ich wollte das Ding einfach nur in der Hand haben, mir einmal anschauen, weil es in den Trailern immer gezeigt wurde, was für eine schöne Grafik das Ding hatte. Und es war ja auch fast auf PS3-Level halt. Es war super schön mit einem OLED-Bildschirm, 2 Analogsticks, Touchscreen vorne, hinten. Es sah einfach so perfekt. Es sah aus wie der perfekte Handheld. Und ich konnte ihn als einer der allerersten spielen, weil ich es ganz zufällig gesehen habe. Ich war so schockt in dem Moment, als ich gesehen habe, fuck, die PS Vita wurde gezeigt. Und ja, dann konnte ich die halt spielen. Und das war halt, ich glaube, also August halt, aber es müsste August 2011 auch gewesen sein. Und ich war so ready for the release. Und natürlich hatte ich kein Geld dafür, weil das Ding ist tatsächlich soweit, ich erinnere mich richtig, müsste. Ansonsten kann man mich gerne korrigieren. Aber sie ist in 2 verschiedenen Modellen released worden. Einmal eine 3G-Version, wo man eine SIM-Karte reintun konnte, um unterwegs online zocken zu können. Für 300 Euro und einmal eine ganz normale für 250, also eine Wi-Fi-Version, also nur mit WLAN, halt ohne SIM-Karte. Und ich hatte für beide kein Geld, selbstverständlich. Aber ich wollte unbedingt eine haben und das Schlimmste war auch noch, dass einer aus meiner Klasse eine hat und die mitgenommen hat immer wieder. Der hat auch direkt den 3DS zu Release und so. Der hat immer angegeben damit und das hat es mir nochmal so ein bisschen Salz in die Wunde gestreut, sozusagen. Und ja, das war halt so mein nächstes Ziel einfach dann nach der PSP Go. Die übrigens auch kaputt gegangen ist. So ungefähr zu der Zeit. Bei mir, die Batterie ist einfach irgendwann kaputt gegangen und zu der Zeit konnte man die nicht austauschen, weil es keine Ersatzbatterien gab dafür. Das heißt, ich hatte auch keine PSP Go mehr. Meine Eltern haben mein DS zu meinen Verwandten nach Russland geschickt. Ich hatte gar keinen Handheld mehr. Der Game Boy Color ist auch schon gestorben, sozusagen, zu dem Zeitpunkt. Ich hatte echt gar kein Handheld mehr. Das heißt, umso stärker war mein Ziel, dass ich irgendwann eine PS Vita habe. Und dann gab es eine erstmal so Ruhe. Ich habe mich immer wieder darum informiert. Also da habe ich auch meine Eltern, glaube ich, eigentlich gar nicht genervt mit, weil ich es gar nicht erst versuchen wollte mit so einem hohen Preis. Und ich habe ja auch zu dem Zeitpunkt noch besser verstanden, halt, dass es nicht möglich ist in dem Alter. Aber ich habe halt immer wieder geguckt, halt so, ob ich vielleicht mir selber das holen könnte, zusammensparen könnte, aber es war halt einfach nicht möglich. Vor allem, weil die PlayStation Vita released wurde mit Speicherkarten. Also speziellen Speicherkarten. Der 3DS zum Beispiel hat ja einfach SD-Karten benutzt, aber die PS Vita hatte spezielle Sony-eigene Speicherkarten benutzt, genau wie die PSP. Und diese hatten extreme Wucherpreise, das kann man nicht anders beschreiben, denn eine 64 GB Karte hat um die 150 Euro gekostet. Also das war absolut nicht in Ordnung. 8 GB haben 30 Euro gekostet. Das müsst ihr euch heute mal vorstellen. Für 30 Euro kriegt ihr heute eine 128 GB MicroSD-Karte. Und die Spiele waren noch nicht klein. Also ich habe ja heute auch eine Vita. Und ein größeres Spiel, sagen wir mal Final Fantasy X oder Tearaway, gibt es noch so PlayStation All-Stars, fällt mir gerade noch ein, die sind alle so um die 3,7 GB groß und die kleineren Spiele sind so 1,4 GB groß. Das heißt, 3,7 GB, da konntest du zwei Spiele installieren, wenn du eine 8 GB Karte hattest. Und ich hatte auch nur eine 8 GB Karte. Oder halt sechs kleinere Spiele so. Weil 1,4 GB halt, ne? Das heißt, das muss ich auch noch mit einberechnen und da muss ich noch die Spiele mit einberechnen. Und das war alles, das hat nicht so geklappt. Aber ich meine, wenn ich auch ganz kurz mal so nochmal zurückdrücken kann und mal ein bisschen über die PS Vita erzähle, wie die Leute, die ich nicht kenne. Eine Konsole, wie gesagt, mit OLED-Bildschirm, der ich glaube mit, ich kann es mal ganz schnell raussuchen, wenn ich das einmal hier hinkriege, Auflösung von, na okay, Kameras 480p, das weiß ich. Ich glaube irgendwie so ganz komisch, so um die 700p. Ah ne, Front-Display 960x544 Pixel bei 5 Zoll, also 12 cm, das ist nicht viel. Also das war eine gute Auflösung halt, also wirklich das. Und mit OLED sah das auch so super aus, mit dem OLED-Bildschirm. War extrem powerful, also wirklich das Ding hatte echt fast PS3-Grafik halt mit Spielen wie Uncharted raushauen können. Zwei Analogsticks, super Touchscreen auch super, hinten und vorne. Aber super Steuerkreuz, super Knöpfe, alles Mögliche war echt toll. Lautsprecher leider extrem kacke. Kann man nicht anders beschreiben, waren echt furchtbar. Zwei Trigger-Buttons und dann hat noch den hinteren Touchscreen, den kann man auch noch als Trigger benutzen. Und dann halt so softwaremäßig war interessant. Also auch natürlich Front- und Hintergrundkamera und SIM-Karte kann man auch noch reintun, so für die Leute, die es interessiert. Und es hatte auch wieder ein physisches Laufwerk, das heißt, man konnte das Spiel auch wieder physisch kaufen. Softwaremäßig war interessant, dass man sowohl PS Vita als auch PSP und PS1-Spiele spielen konnte. Und später dann auch PS4-Spiele, also alle. Und bis heute geht das natürlich auch noch. Aber man kann halt die PS4-Spiele darauf streamen und das funktioniert auch ganz gut, sofern man ein gutes WLAN halt hat, das auch, und man auch in der Nähe des Modems ist, dann funktioniert das echt fabelhaft, muss ich sagen. PS3-Spiele konnte man, genau wie bei der PSP, ein paar streamen, das war sehr limitiert, aber es ging an sich. Das Ding hatte natürlich auch tatsächlich sogar echt guten Browser. Man konnte ihn ja auch unterwegs benutzen halt, ne, mit einer SIM-Karte, wenn man das Modell halt dafür hatte. Also Browser war auch echt super. Was aber auch interessant ist das Feature, das dann halt, obwohl mit der PS3 auch schon wirklich verwirklicht wurde, aber es wurde halt so als nicht, es wurde halt von Anfang an so vermarktet, dass es nicht gerade eine abgespeckte Version von etwas anderem ist. Sagen wir mal, wie der Game Boy. Obwohl, der war auch eigentlich ziemlich gut. Aber es war halt nicht irgendwie so, dass man dann halt etwas, also an Experience verloren hat oder ähnliches, sondern man sollte das Gefühl haben, und es hat auch geklappt, dass man das einfach dasselbe unterwegs spielt halt, weil es war gut aufgelöst, es hatte genug Power halt, alles gut darstellen zu lassen. Es hat einen guten Bildschirm gehabt. Und es sollte weiter darauf, also der Fokus lag wirklich darauf. Das haben wir gemerkt durch Features wie Cross-Save, das heißt, das wurde auch, glaube ich, da zum ersten Mal eingeführt, so richtig. Wenn ihr ein Spiel auf der PS3 gespielt habt, jetzt bestes Beispiel Final Fantasy X, und dann gespeichert habt, wurde der Spielstand auf eure PS Vita rübergepackt. Das ging mit ganz vielen Spielen, also wirklich, da gibt es einige. Das heißt, ihr konntet halt auf der PS3 spielen, wenn ihr habt gespeichert, musstet los, irgendwie, keine Ahnung, fahrt zur Uni oder sonst wohin, fährt so eine, also ihr fahrt dann so halt eine Stunde und kann dann einfach auf der PS Vita weiterspielen, wo ihr aufgehört habt, weil es halt alles über die Cloud funktioniert und ihr büßt auch keine Grafik oder irgendwie Experience ein, weil es hat zwei Sticks, es hat halt alles, was ihr braucht, so ziemlich. Und es gab auch dieses wunderbare Feature, wurde halt nicht von vielen Sachen supported, hauptsächlich halt Sony-Spielen, aber Cross-Buy. Cross-Buy war ein so tolles Feature, wirklich für mich, der dann halt kaum Geld hatte. Denn wenn ihr euch ein Spiel auf der PS3 geholt habt, also wenn es zumindest, wenn es das Feature halt hatte, PS3 oder halt später auch PS4 geholt habt und das Cross-Buy erlaubt hat, dann musstet ihr euch das nicht zweimal kaufen oder dreimal halt, je nachdem, wie viele Systeme ihr habt, sondern ihr habt es dann halt, zum Beispiel Undertale ist jetzt ein neues halt, was das hat. Ihr kauft es euch für die PS4 und kriegt dann gratis direkt eine PS Vita-Version dazu und diese Spiele supporten dann auch in der Regel direkt Cross-Save. Das heißt, wirklich, es war halt einfach so das Nächste an der Experience, die man heute mit der Switch hat. Du hattest das Spiel auf der PS4, du konntest es auf der PS4 spielen. Und wenn du dann unterwegs warst, konntest du einfach auf der Vita weiterspielen. Es war einfach, es sah fast genauso gut aus, es hat genauso gut funktioniert, keine Frame-Einbrüche oder sonst was halt. Also natürlich gab es da welche, aber es war halt einfach super toll, ganz ehrlich. Also es war echt ein fantastisches Gerät, das einfach komplett scheiße vermarktet wurde und halt mit den Speicherkarten ruiniert wurde auch nochmal. Zudem wurde halt noch ganz groß beworben, dass man halt Digitalspiele holen kann und ist halt auch ein, das wurde damals sogar extra so beworben, dass alle Spiele im PlayStation Store günstiger sein werden als die physischen Kopien. Was halt sozusagen der erste Schritt sein sollte zu dem komplett digitalen Videospielmarkt, den wir heute immer mehr sehen. Natürlich, es gibt heute noch viele Leute, die physisch kaufen, aber immer mehr kaufen halt digital und das war halt Sonys erster Schritt in diese Richtung. Denn natürlich, wenn es halt günstiger ist, dann überlegt ihr es euch erst recht, es halt im PlayStation Store zu holen, statt bei Saturn oder GameStop. Und Sony macht dadurch halt mehr Profit, weil sie halt nicht Saturn halt Geld für hier Shelves, wie Regalplätze geben müssen. Also beide Seiten haben halt basically profitiert davon, abseits von die Retail Stores halt so. Aber auf jeden Fall, das sind halt so die Sachen, die man vielleicht darüber wissen sollte. Auf Spielen und so kommen wir gleich nochmal zurück, auf jeden Fall. Ich wollte dieses Gerät halt haben. Und ich habe auch überall Werbung gesehen. Ich habe zu der Zeit auch dieses furchtbare Second Life-mäßige Spiel gespielt, das es gerade auf der PS3 gab, namens PlayStation Home. Und da gab es halt auch ganz viel Werbung zu der PS Vita, also NGP. Und ich habe halt echt viel dafür getan, halt sozusagen. Also ich wollte halt, ich habe hier und wieder da irgendwie so kleinere Sachen gemacht, damit ich mir ein bisschen Geld nebenbei verdienen kann. Und es gibt zwei Stories dazu. Es gibt zwei Stories, wie ich kurz davor gescheitert bin, die PS Vita zu kaufen. Und das war halt einfach, ich war halt noch relativ jung und doof, um ehrlich zu sein, ganz klar. Aber ich bringe mal in die erste Story rein. Ich hatte kein Geld und wollte halt unbedingt irgendwie an eine PS Vita kommen. Ich hatte eine Xbox 360 zu Hause bei mir liegen. Die habe ich mir halt auch gebraucht auf Kleinanzeigen. Da habe ich echt lange gespart sogar. Ich wollte ja, wie ich schon mal erzählt, ganz kurz nur, ich wollte ja immer eine Xbox 360 haben statt eine PS3, um mit Freunden spielen zu können. Und dann hatte ich eine halt geholt, habe dafür echt gespart, halt ein ganzes Jahr lang. Hab dann 160 zusammen. Das war mein Konfirmationsgeld, weil ich offiziell konfirmiert bin. Mhm. Ja, das war, ich habe halt 160 zur Konfirmation bekommen. Da merkt man auch, glaube ich, so, dass wir nicht so viel Geld hatten, weil so, wenn ich höre, was andere Leute zur Kommunion oder Konfirmation kriegen, also wirklich, ich habe da Leute gehört, die über 1.000 bekommen haben oder irgendwie sonst was. Ich habe 160 bekommen und habe mir dann auf eBay genau eine für 160 rausgesucht, eine Xbox 360 Slim damals. War die gerade neu. Mir halt auf jeden Fall diese rausgesucht und hab die auch bestellt. Alles gut. Habt ihr auch bekommen. Dann halt das Problem, was ich da nicht so bedacht habe, dass ich nicht genug Geld habe, um für zwei Systeme mir Spiele zu kaufen. Ich hatte halt Halo Reach und hatte aber nicht mal wirklich Geld für Xbox Live so jeden Monat. Und dann hatte ich halt wirklich einfach nur Halo Reach. Irgendwann habe ich mir noch Kinect Gebrauch gekauft für irgendwie 40 Euro mit Kinect Sports. Also, aber das waren halt so ziemlich alle Spiele, die ich hatte. Und ich habe die dann halt verkauft. Irgendwann. Für knapp 200 Euro, glaube ich. Ja, so ein halbes Jahr später oder so. Weil ich mir eine PS Vita davon holen wollte. Und ich habe auch eine gefunden für 180 mit einer 8 GB Speicherkarte und ein paar Spielen. Ich glaube, zwei Spielen. Und ich habe das halt damals mit der jetzigen Ex-Freundin von meinem Bruder halt alles gemacht, weil die halt PayPal hatte und ich nicht und mein großer Bruder auch nicht. Haben wir halt zusammen halt auf eBay geguckt und eine gefunden. Ich habe ihr das Geld gegeben, sie hat es dann gekauft für mich und der Typ hat es nicht verschickt. Ja, und das war halt irgendwie noch eine komische Zeit. Also ich sehe die Story ja noch weiter, aber ich, armer Junge, der halt seine Konsole verkauft hat, um sich eine PS Vita zu holen, hat nie eine PS Vita bekommen, weil der Typ hat ein Paket verschickt, auch die Sendungsnummer bei PayPal und alles angegeben, aber das Paket kam nie bei uns an. Und oder ich bin mir gerade gar nicht sicher, oder es war halt leer einfach, eins von den beiden. Das auf jeden Fall, aber ich habe auf jeden Fall keine PS Vita bekommen. Und wir hatten dann halt PayPal angeschrieben halt und auch eBay und die Problematik bestand darin, dass er ja ein Paket verschickt hat und mit Sendungsnummer und die daher nicht genau wissen können, ob da nichts drin war oder so und auf jeden Fall lange Zeit, also ich habe einfach mein Geld verloren. Punkt. Irgendwann hat die Ex-Freundin von meinem Bruder halt Geld zurückbekommen, das waren aber alles. Hat glaube ich so, das war echt ein Assi-Move, so wenn man einfach guckt, dass ich damals so 13, 14 war oder so. Ich habe meine PSP Go dann ein bisschen früher bekommen, weil da war ich echt so 14, glaube ich. Doch, ich war da 14 oder 13 sogar nur, auf jeden Fall war ich jünger. Sie hat irgendwann das Geld zurückbekommen, ich glaube so 140 halt nur statt 180, ein bisschen weniger halt. PayPal halt noch für Bemühungen irgendwie Geld weggenommen hat, aber sie hat mir auch nur die Hälfte wiedergegeben, weil sie meinte, ja, ich habe den ganzen Stress gehabt, musste das Ganze mit PayPal die ganze Zeit abklären und so. Und dann dachte ich mir, und das war, die war sogar, also die Ex-Freundin von meinem Bruder, die hat echt gut Geld gemacht. Also die hatte echt gut Geld, also muss ich mal so sagen. So. Ich sage natürlich hier keine Namen oder sonst was, aber die brauchte keine 70 Euro. Und ich hatte gar kein Geld. Und die hat mir halt nur, 60 hat die mir nur zurückgegeben davon. Und dann saß ich da halt mit 60 Euro ohne PS Vita, Xbox ist auch weg. Geil. Ich war traurig, extrem traurig, weil, ja, war halt kacke, ne, dass ich dann halt so alles verloren habe, so ziemlich. Dann ging die Story, also das war halt so die erste Story mit der PS Vita, wie ich fast daran gekommen bin. Aber noch die bessere von meinen Storys. Denn ich habe natürlich nicht aufgegeben. Ich wollte halt eine haben. Und ich habe halt später danach eine PS3 Slim bekommen, weil meine erste PS3, die war halt ein bisschen kaputt und war auch sehr laut, weil die erste PS3 halt sehr laut war. Und habe eine PS3 Slim bekommen. Und ich habe dann halt auf Kleinanzeigen ein Tauschangebot reingestellt. Oder nee, ich habe eine PS Vita gesehen und jemand wollte gegen eine PS3 tauschen. Und jeder weiß schon, wo es jetzt hingeht, das Thema. der wollte halt gegen eine PS3 tauschen, hatte irgendwie 5 Spiele, auch eine Speicherkarte und so. Und sah auch sehr legitim aus. War ein User, der schon lange da aktiv war und alles Mögliche. Hab den auch halt so gegoogelt, ob da irgendwie was zu finden ist zu dem. Und sah alles gut aus. Auf jeden Fall habe ich dem halt meine PS3 dann angeboten, die alte, die ein bisschen kaputt war, und er meinte, ja, geht klar. Halt so auch mit 5 Spielen irgendwie, habe ich 5 random Spiele einfach reingeschmissen, die ich eh nicht mehr gespielt habe. Und halt einen Controller, da habe ich auch den schlechteren von meinen Controllern reingeworfen. Das war jetzt theoretisch echt nichts, was ich irgendwie so nachgeholt hätte, weil die PS3 war kaputt und laut. Der Controller war kaputt. Also wirklich, der war echt schon beschädigt. Die Spiele waren alles 5-Euro-Spiele, die ich nicht mehr gespielt habe. War eigentlich nicht so schlimm, aber trotzdem. ich habe das Paket abgegeben bei der Poststelle, wo ich war, habe ihm Bescheid gegeben und er meinte halt zu mir, er hätte auch die PS Vita abgeschickt und gibt mir halt gleich die Sendungsnummer durch. Also ich habe da bei der Poststelle halt gewartet, bis er mir sagt, yo, ist abgeschickt. Und natürlich war ich gutmütig, weil ich ein kleines Kind war, halt, habe halt so meins abgeschickt und da meinte er halt so gegen Abend, das war, an diese Nachricht erinnere ich mich noch echt gut, wo er dann halt so meinte, es tut mir echt leid, aber ich wurde gerade schon wieder verarscht, wollte mit jemandem ein Tauschgeschäft machen für ein iPhone 4 oder 5 oder so, damals noch, auf jeden Fall halt noch zu dieser Ära der iPhones. Und habe einfach ein leeres Paket bekommen und ich will mich nicht nochmal verarschen lassen. Ich habe die Sendung nochmal, bin nochmal zurückgegangen, habe die Sendung storniert halt und ja, schick sie erst ab, wenn ich ihr Paket bekommen habe. In dem Moment meinte ich so, wie bitte, das geht nicht. Und ich habe ihn halt so geschrieben, dass es Schwachsinn ist. Aber ich konnte nichts machen, weil da hatte die Poststelle schon zu. Dann am nächsten Tag wurde es ja recht schon verschickt. Ich konnte da nichts mehr dran machen. Das Paket hätte er jetzt so oder so bekommen. Ich habe aber Screenshots die ganze Zeit gemacht halt davon. Und also weil ich mich halt einfach absichern wollte. Und tatsächlich, er hat mir auch nie eine PS Vita geschickt. Er hat meine PS3 bekommen. Meinte so, ja, ich verschicke die PS3, ich verschicke die PS3. Hat dann irgendwie so Ausreden gefunden oder sonst was. Und dann habe ich mit ihm so ein bisschen diskutiert. Ich weiß gar nicht mehr genau, über was wir diskutiert haben. Irgendwo gibt es wahrscheinlich noch diese Screenshots, die habe ich auch ausgedruckt, dann halt so, weil ich es meinem Anwalt gegeben habe. Ja, auf jeden Fall kamen wir zu keiner Conclusion sozusagen. Er hatte halt meine PS3, halt die kaputte alte. Und ich war halt eher darüber abgefuckt, dass ich halt meinen Eltern erklären musste, dass ich schon wieder verarscht wurde über die PS Vita. Die PS3 war mir egal, halt so, wie gesagt, die war kaputt, der Controller war kaputt, das waren Spiele, die mich nicht interessiert haben. Aber halt, dass ich einfach schon wieder verarscht wurde. Mit der PS Vita, das hat es mir einfach kaputt gemacht, halt irgendwie so. Und ja, ich habe in einem sehr alten Spyro 2 oder Spyro 1 Let's Play, nicht Spyro 2 müsste es gewesen sein, genau Spyro 2, in einem Fluglevel, das war einer der späteren Parts, habe ich sogar die Story erzählt und auch gesagt, dass ich dann halt so anwaltlich gegen ihn vorgegangen bin. Das war halt ein Jahr später sogar dann noch. Aber da kam halt auch nichts raus, weil es halt ist einfach so eine kaputte PS3 und alles, also im Wert von ein bisschen über 100 € halt. War auch eher, um den Druck zu machen, so gefühlt, um ehrlich zu sein. Ob das er mir die doch dann noch zuschickt, aber es kam halt nie dazu und ich habe auch nie was davon gesehen, halt, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall, das waren Betrüger. Und es gibt noch andere Betrügergeschichten, die ich auch so habe. Also eine noch. Die werde ich aber irgendwann anders mal erzählen. Auf jeden Fall waren das halt so meine zwei PS Vita Kaufstories, die ich da hatte. Und wie ihr alle wisst, besitze ich ja jetzt eine. Das heißt, irgendwie muss es ja dann funktioniert haben. Und auf jeden Fall nach dieser aktiven Verarsche, das davor war ja, hätte ja auch ein Paketfehler gewesen sein können. Wir wussten es nicht genau, was davor halt war. Und das war ja auch eBay. Und das war jetzt halt so ein eBay-Kleinanzeigen, das ging komplett auf meine Kappe. Also bei dem eBay-Angebot, bei dem ersten halt, da konnte ich es halt einfach nicht wissen. Das war ein legitimes Angebot von einem User mit guten Bewertungen. Ich habe mit einer erwachsenen Person zusammengeschaut und da konnte ich halt nicht wissen. Aber das zweite mit Kleinanzeigen, das ging komplett auf meine Kappe. Da habe ich mich verarschen lassen. Das habe ich auch so eingesehen und habe daraus echt eine Menge gelernt. Und vielleicht hab ich ja jetzt deswegen halt BWL gelernt und Marketing und Vertragsrechte und generell Rechte. Und kenne mich da jetzt aus oder so. Nee, aber auf jeden Fall habe ich daraus eine Menge gelernt. Was es dann irgendwie doch worthy gemacht hat, aber trotzdem, der Typ war ein Arsch, ein Penner. Also, wenn ich ihn sehen würde, würde ich ihn auf seinen Nacken spucken. Ja, das wäre. Nee. Den möchte ich auf jeden Fall nicht nochmal sehen. Aber wie gesagt, ich habe ja eine PS wieder heute. Und die habe ich mir tatsächlich geholt, als ich dann. War ich 16? Ja, da war ich dann schon 16. Oder 15? Also kurz vor 16, glaube ich so. Letztes Schuljahr halt. Das sagenumwogene letzte Schuljahr, 10. Schuljahr von mir, von dem ich mehrmals erzählt habe. Da habe ich halt so nebenbei auf Kleinanzeigen so ja, Reparaturen gemacht. Tatsächlich halt so, weil ich sehr viel halt einfach Zeit hatte. Und gerne Sachen auseinandergeschraubt habe und auch repariert habe und tatsächlich auch konnte. Also zum Beispiel so PlayStation 3 Reparaturen habe ich auf Kleinanzeigen angeboten und habe damit halt ein bisschen Geld verdient. Halt so. Da war ich 15. Okay, da war ich 15, ja, da habe ich noch nicht gearbeitet. Mit 16 habe ich schon gearbeitet. Ja, da habe ich halt so nebenbei ein bisschen was verdient und auch ganz gut sogar teilweise. Also ich kam es auf meine 100 Euro teilweise im Monat dann hin und das war besser als vorher. Und so konnte ich mir dann halt irgendwann eine PS Vita leisten, habe mir dann halt eine von Rebuy gekauft, also eine gebrauchte von Rebuy, auch also in einem offiziellen Laden, so um sicher zu gehen. Meine Eltern wollten das halt nicht, weil die dachten, ich lass mich, also ne, weil die Angst hatten halt drum. Ich wollte das Ding halt unbedingt haben, habe selber dafür Geld ausgegeben, nochmal 160 Euro und habe sogar eine genommen ohne Speicherkarte, halt so einfach, weil ich nur ein, ich wollte einfach eine haben. So, es war mir halt auch egal, wenn da keine Speicherkarte dabei ist. Und also aus Versehen wurde mir sogar eine mit Speicherkarte geschickt, halt so. Das war nicht ganz lustig, das war Schicksal, endlich wurde ich belohnt dafür. Und so kam ich dann tatsächlich zu meiner PS Vita, die ich bis heute habe, eine gebrauchte PS Vita von Rebuy, ohne Spiele, ohne alles. Das Schöne war aber, dass ich PlayStation Plus damals schon besessen habe, bevor ich überhaupt eine PS4 oder so hatte. Und deswegen ich halt schon von Anfang an ein paar Spiele hatte, auch gute Spiele, sowas wie Gravity Rush, und direkt loslegen konnte. Das war echt schön. Und ja, das war halt so meine Story, wie ich daran rangekommen bin. War echt eine Rollercoaster-Ride für mich, um endlich an dieses Ding zu kommen. Aber das zeigt, glaube ich, auch, wie sehr ich da einfach drin steckte. Und wie sehr ich das Ding einfach haben wollte, weil es einfach für mich so ein großartiges Gerät war. Also ein 3DS wollte ich nicht so sehr haben. Ein 3DS habe ich mir viel später geholt. Also mein kleiner Bruder hatte einen, aber ich wollte keinen haben. Und unbedingt diese PS Vita haben, weil die halt einfach so. Ich habe halt viel PS3 gespielt und dachte mir so, ey, unterwegs, mit Cross-Buy, mit Cross-Save und ich kann Geld sparen und alles Mögliche. Wow, was geht ab? ja, und dann hatte ich die halt endlich und habe dann auch sofort angefangen zu spielen und da gab es auch echt, also eine Sache, die halt bekanntlich gesagt wird, ist, dass, was ja auch stimmt, dass die PS Vita keine Spiele hatte, also generell der Support von Sony schnell eingestampft wurde. Dass mit dem Support von Sony eingestampft wurde, das stimmt sogar. Spiele hatte sie tatsächlich sogar, eine Menge. Das, ich weiß, ich möchte jetzt hier nicht so Fanboy-mäßig klingen. Sie hatte nicht viele Exklusivspiele, die wurden super schnell gedroppt von Sony. Aber es gab echt viele schöne kleine Titel. Und am Anfang gab es halt noch die größeren Titel, aber es gab halt, also die kleineren Titel, die waren irgendwie so das Schöne, so irgendwie. Und generell halt in Japan hat sich das Ding ja auch richtig gut verkauft, die PS Vita. Wissen viele nicht, aber deswegen gibt es halt auch so extrem viele Anime-Spiele dafür. Diese ganzen Akiba's Strip und Akiba's Trip, sorry, Akiba's Trip, nicht Akiba's Strip. Und Senran Kakuzu oder so, ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber diese ganzen Anime-Ausziehspiele und Visual Novels und so. Danganronpa ist ja, ne, war ja auch darauf. Solche Sachen. Und das Ding hatte Spiele. Also in Japan vor allem halt so Anime-Spiele, aber so, jetzt kommen wir zu dem Part, wo ich über die Spiele reden werde. So, und dann so zum Release-Fenster der Konsole. Ist ja dann tatsächlich auch, sind ein paar Spiele rausgekommen, auch interessante dabei auf jeden Fall. Ich nenne jetzt nochmal halt so die für mich so vielleicht, die vielleicht der ein oder andere kennt, denke ich mal einfach. Also nicht so die. Ich lese nicht jedes vor, also natürlich, wir reden jetzt nicht über jedes einzelne Spiel, das jemals rausgekommen ist dafür. Aber zum Beispiel sowas wie Blaze Blue ist dafür rausgekommen, also Continuum Shift Extend, so im Release-Fenster, nicht direkt zum Release vielleicht, das weiß ich gerade nicht so genau, aber halt, ne, so zum Release irgendwo. Dann Dynasty Warriors Next, was nicht so gut war, um das direkt abzuhaken. Ich bin kein Dynasty Warrior-Fan, aber das war, also das mochte ich erst recht nicht. Sich ein FIFA Football, also kein offizieller FIFA-Release, also FIFA 13 zu der Zeit oder 12, sondern einfach irgendwie so sein eigenes Ding, FIFA Football, Formel 1 auch rausgekommen, Hustle Kings, ein Billardspiel, also Poolspiel, Little Deviants, diese kleine Tech-Demo, die ich auf der Gamescom gespielt habe, Lego Harry Potter, Disgaea oder Disgaea, wie man es auch immer nennen will, Disgaea 3, Gravity Rush, da kommen wir gleich nochmal auf jeden Fall zurück, Lego Batman 2, Little Big Planet, PS Vita ist ein bisschen später rausgekommen. Ja, Aber halt so ein bisschen Big Planet, würde ich mal so sagen. Das waren jetzt so halt die interessanteren, die man vielleicht kennen könnte. Also auf jeden Fall Blaze Blue, jetzt weiß ich, weil ich Blaze Blue mag. Dynasty Warriors. Escape Plan, genau, Escape Plan noch, was so ein kleines Puzzlespiel war. Eine neue Marke von Sony. Hustle Kings, kleines Poolspiel halt, ne? Little Deviants. Der ganz große King halt, aber war da auf jeden Fall Uncharted, was ich jetzt vergessen habe, und Gravity Rush. Um direkt mal so bei diesen Release-Spielen, die ich jetzt auch eigentlich alle so gespielt habe, weil ich fast jedes PlayStation Vita-Spiel besitze tatsächlich, um direkt Uncharted einfach aus dem Weg zu haben. Uncharted war so eine interessante Sache, weil es war nicht von Naughty Dog entwickelt, also von den eigentlichen Uncharted-Machern, es war nicht so eine klassische Uncharted-Story irgendwie, sondern halt einfach eine vermarktete Tech-Demo gefühlt, weil das hat man extrem gemerkt, also dass man musste halt Rätsel lösen, indem man vorderen und hinteren Touchscreen benutzt, man musste manchmal so eine Karte gegen, also man hat im Spiel eine Karte gefunden und dann musste man die gegen das Licht halten, aber nicht Licht im Sinne von im Spiel, sondern Licht im Sinne von gegen die Sonne halten. Also man sollte sein System, die PS Vita, gegen die Sonne halten. Eine Problematik, ich habe gerne nachts gespielt, abends. Da ist es ein bisschen schwer, gegen die Sonne zu halten. Und meine Lampe hat es nicht erkannt. Das heißt, für mich war, ich habe das immer mal wieder Taller oder vielleicht auch mal ein Video oder so. Ich weiß gar nicht, wem ich das erzählt habe oder wo ich es erzählt habe. Aber dasselbe Wort hat auch in Assassin's Creed 3 Liberation so wieder gemacht. Und ich habe halt immer mehr den Kino Plus Podcast von den Rocket Beans angemacht. Hab halt abends dann so ein, zwei Stunden Assassin's Creed gespielt oder Uncharted halt. Und für mich war dann halt immer so, okay, für heute ist gut, wenn ich halt bei diesen Lichträtseln angekommen bin, weil die konnte ich halt nicht lösen. Meine Lampe wurde nicht irgendwie anerkannt. Ich hatte keine Sonne. Das heißt, okay, ich konnte nicht weiterspielen halt so. Was super dumm war natürlich. Aber dann habe ich halt so, okay, nach ein, zwei Stunden kam immer so ungefähr, irgendwie kam dann so ein Rätsel auf mich zu. Man konnte auch nicht rausquitten oder so, sondern du musstest es dann halt machen. Und dann wusste ich, okay, so, jetzt ist einfach Schlafenszeit. So. Jetzt ist genug. Jetzt kommst du nicht mehr weiter. Und das Ding war halt, die Rätsel haben sich von alleine gelöst, wenn man die PlayStation Vita dann einfach, also wenn man einfach zu lange gebraucht hat irgendwie so. Ich habe die dann einfach auf, also gesperrt und dann habe ich am nächsten Morgen sie wieder angemacht und dann war das Rätsel halt auf einmal gelöst. Ja, aber Uncharted war halt so wirklich ein extreme Tech-Demo. Es sah halt fantastisch aus für ein Handheld-Spiel. Leider waren die Lautsprecher kacke, aber es hatte, soweit ich weiß, gutes Sounddesign von Leuten, die es halt mit Kopfhörern gespielt haben. Ja, hatte halt diese ganzen Touchscreen-Sachen und Kamerasachen und ja, also diese Lichtempfindlichkeit-Scheiße da und aber es war leider nicht so gut. Es war halt, es kommt nah an Uncharted 1. Also Uncharted 2 war ja echt ein solides Spiel, würde ich mal so behaupten, wenn man halt nichts dagegen hat, so auf so Deckungsshooter zu spielen mit einem Story-Fokus. Uncharted 2 war schon ganz gut, wenn man sowas verkraften kann. Und leider war es halt nicht auf diesem Level. Es war halt also auf Uncharted 1 Level so ein nettes Ding halt einfach so. Aber dafür, dass es unterwegs war, war es echt cool. War, glaube ich, so 6 Stunden lang. Ich glaube schon so. Also da war 6 bis 8 Stunden lang. Was ja auch so die Problematik für viele dann dabei war, dass man halt unterwegs keine 6 bis 8 Stunden Uncharted-mäßigen Storyspiele spielen wollte, was ich auch komplett verstehen kann. Wo man sich dann so ein bisschen selber ins Bein geschossen hat. Aber es war ein netter Versuch, also sagen wir es mal so. Interessanter wurde es dann aber mit Gravity Rush, denn Gravity Rush war eine komplett neue IP, eine neue Marke von Sony, von der es ja auch heute einen zweiten Teil gibt und sollte halt ja einfach sowas für, ich denke mal, also natürlich auch irgendwo Tech-Demo-mäßig, das hat er auch einige Sachen benutzt von der Vita, halt alleine auch schon das Gyroscope, also dass man die Vita bewegen sollte dann halt, um die Kamera zu bewegen, soweit ich weiß, aber sollte natürlich auch so Tech-Demo-mäßig einiges darstellen können. Natürlich ist es ein Release-Titel gewesen, aber es war halt, man hat gemerkt, dass da halt wirklich jemand mit Passion dahinter saß und es war halt was anderes halt einfach so. Es war interessant, es hatte nette Ideen und Gravity Rush war halt, wer es nicht kennt, ist ein Spiel, bei dem man ein Mädel spielt namens Cat. die halt irgendwann eine Space-Time-Katze findet. Und diese Space-Time-Katze erlaubt es ihr, Gravitation zu beeinflussen. Das heißt, basically, man konnte fliegen und an Wänden entlanglaufen und halt auch bei, also Gegenständen in der Nähe beeinflussen, indem man halt, also man konnte zum Beispiel so die Gravitation bei einer Kiste beheben, die Kiste fliegen lassen auf den Gegner so und dann dem in die Schnauze hauen. Super interessantes Spiel, wirklich ein schöner Soundtrack, ein echt interessanter und schöner Artstil gewesen. Ich würde, wenn ihr die Chance habt und es nachholen wollt, zu der PS Vita-Version sogar raten, statt dem PS4 Re-Release, weil vieles davon sich nicht gut über... Also man merkt, also wenn man es auf der PS4 auf einem großen Fernseher dann halt so irgendwie auf einem 4K-Fernseher dann halt spielen will, dann merkt man extrem, dass es ein Handheld-Spiel war. Was halt bei einem Handheld nicht so auffällig ist, halt, wie man sich gut vorstellen kann. Deswegen empfehle ich auf jeden Fall, wenn man die Chance hat, Gravity Rush auf jeden Fall nachzuholen. Aber wenn, dann nur halt die PS Vita-Version. Ich bin echt kein Fan von dem PS4 Re-Release. Auch, also wenn man, ich würde halt empfehlen, wenn man die PS Vita, wenn man keine PS Vita hat oder PSTV, darauf komme ich gleich nochmal auf PSTV übrigens, dann würde ich einfach direkt Teil 2 spielen auf der PS4. Auch ein sehr schöner Teil. Hat auf vielem aufgebaut. Ist echt ein super nettes Spiel halt. Da würde ich einfach direkt zu Teil 2 gehen. Und wenn man dann unbedingt halt noch so die Vorgeschichte noch mal genauer wissen will, dann kann man sich gerne den PS4-Release holen. Würde ich aber jetzt nicht so unbedingt empfehlen, weil man halt extrem merkt, dass es ein PS-Vita-Spiel war. Also PS-Vita-Besitzer auf jeden Fall zugreifen, wenn man es noch nicht gemacht hat. Bis heute, was macht man denn bitte mit seiner PS-Vita, wenn man bis heute nicht Gravity Rush gespielt hat? Also ganz ehrlich, ja. Also ja, Gravity Rush auf jeden Fall ein super Spiel, kann ich wärmstens empfehlen. Dann schadet eher nicht so, wenn man unbedingt will, okay. Aber ansonsten nicht. Escape Plan habe ich tatsächlich, ich besitze es, aber habe es bis heute nicht gespielt, weil Escape Plan war so ein simples Schwarz-Weiß-Spiel, in dem man versuchen musste zu sterben, glaube ich sogar schon. Musste man die Charaktere nicht sogar in den Tod reiten, statt den Tod zu umkommen. Irgendwie sowas war. Man hat halt einen dicken und einen dünnen gespielt. vielleicht lasse ich jetzt hier Gameplay einlaufen, wenn ich das ablaufen, wenn ich mich dran erinnere. Ich glaube, ich mache das generell, dass ich einfach die ganze Zeit hier auf YouTube, zumindest in der YouTube-Version, noch Gameplay laufen lasse oder Trailer. Und ja, interessant, aber hat jetzt auch nicht die besten Bewertungen und ich fand es halt auch irgendwie sehr ermüdend und nicht gerade aufregend, sagen wir mal. Natürlich ist es ein Puzzlespiel, aber irgendwie, es hat mich halt einfach nicht gehuckt, sagen wir es mal so. War aber halt auch eins der sehr groß beworbenen Release-Titel. Blaze Blue ist halt Blaze Blue, ein Kampfspiel, sehr cool. Habe ich nie gespielt, aber ich kenne halt Blaze Blue und ich denke mal, es ist einfach ein ganz normales Blaze Blue, deswegen ja. Ach ja, natürlich noch Dungeon Hunter Alliance. Das war eine große Abzocke. Dungeon Hunter Alliance war ein iOS-Spiel, das für die PS Vita rauskommen sollte. Was ja auch okay ist. Ich habe übrigens eben vergessen, das zu erwähnen, weil ich komplett vergessen habe, was das war, aber jetzt habe ich gerade erinnert. War ein iOS-Spiel, das auf der PS Vita released wurde. Problematik war, die iOS-Version hat 1 Euro gekostet. Die PS Vita-Version wurde für 40 Euro verkauft. Das heißt, das war die größte Abzocke, die ich zu dem Zeitpunkt gesehen habe. Abseits davon, als ich halt abgezockt wurde mit der PS Vita. War auch nicht wirklich gut. Nee, nicht wirklich. Achso, ja, natürlich noch Everybody's Golf, wen es interessiert, halt dieses Golfspiel von Sony, gab es dann auch noch. Hustle Kings war halt einfach Pool-Billiard, ist ein gutes Pool-Billiard-Spiel, muss ich sagen. Hatte auch Crossbuy mit der PS3 und PS4-Version. Aber ist halt Pool. So. Little Deviants, komplette Tech-Demo, also man hat halt, ich zeige ja hier die ganze Gameplay, damit man es auch besser versteht, vor allem bei solchen Spielen finde ich es wichtig, dass ich das eigentlich zeige, weil man es sonst, glaube ich, nicht versteht. Man hat halt den hinteren Touchscreen der PS wieder benutzt und dadurch halt versucht, so kleine orange Bastarde halt durch die Welt zu rollen. War nett. So, das hat man irgendwie seinem kleinen Bruder mal gegeben, damit er irgendwie mal eine halbe Stunde ruhig ist. Aber ja, sonst eigentlich nicht wirklich gespielt. Das war halt, ja, eine Tech-Demo. Gravity Rush hatten wir gerade eben schon besprochen. Und dann haben wir auch so jetzt noch Resistance, Fallen Skies hieß es, glaube ich. Das war Furchtbar, soweit ich weiß. Ich habe es mir nie gekauft, weil jeder gesagt hat, es war furchtbar. War aber auch ein Release-Spiel, was ich jetzt eben vergessen habe zu erwähnen. Ich habe hier halt, ich habe keine Liste davon offen. Ich habe halt nur die Liste an sich mit allen Spielen, die hier released wurden. Und leider habe ich keine Liste mit den Release-Titeln gefunden gerade. Ja, aber auf jeden Fall Resistance nicht gut. Ich gehe aber mal so einfach der. So, ich. Ne, einfach mal so den wichtigen. Ich rede jetzt über die wichtigen Titel, die ich gespielt habe oder wo ich was zu sagen habe, durch jetzt von. Also auch durch. Wie soll ich sagen? Einfach so. Ich gehe jetzt mal 2012 durch, dann 2013, dann 2014, 2015, aber nicht jedes einzelne Spiel, also keine Sorge. Little Big Planet PS Vita war das. Nee, das war auf der PSP Go mein erstes gekauftes Spiel. Little Big Planet PS Vita habe ich meinen kleinen Bruder sogar gekauft. Ja, Little Big Planet auf der PS Vita. War halt so wie alle PS Vita-Versionen das volle Spiel, ohne große es wurde nicht viel geändert, sagen wir es einfach so. Also man konnte auch online spielen, soweit ich weiß. Es gab schon ein paar Änderungen, die gemacht wurden, die es halt nicht ganz so gut wie Little Big Planet 2 gemacht haben. Es war aber, ich glaube, man konnte online spielen. Man musste halt jemanden finden, erstmal der PS Vita, der eine PS Vita hatte, ne? Ich glaube, das war eher das Problem, um ehrlich zu sein. Da wurde FIFA 13 noch released. FIFA unterwegs, halt, so wie man sich vorstellt. Assassin's Creed 3 Liberation war es ein Spin-off von Assassin's Creed 3, wo man eine Frau gespielt hat, eine zur, ja, halt, damals halt Amerika, also genau wie das Assassin's Creed 3 zur Gründerzeit halt so, als damals halt noch sozusagen, wie soll ich sagen, ich weiß gar nicht genau, wie man dieses Zeitalter nennt, aber ich fällt das Wort gerade nicht mehr ein, scheiße, check ich fest, auf jeden Fall, als die ersten Menschen halt nach Amerika, Nordamerika, USA kamen und die Indianer abgeschlacht haben. Sorry, Ureinwohner. Sorry. So, diese Zeit. So. Die Gründerväterzeit halt. So, sorry. Und da gab es ja auch halt Sklaven. Und man hat halt eine Sklavin gespielt. Also nicht eine Sklavin gespielt, sondern man war sogar eine Tochter eines reichen Familienhauses. Aber man hat halt, man war von Sklaven halt das ganze Leben halt so. Also man spielt am Anfang halt den Protagonisten, die Protagonistin als Kind und man geht mit der Mutter halt so eine Straße entlang und sieht halt dunkelhäutige Menschen, stark pigmentierte Menschen, wie man es auch immer nennen will, halt auf einer Sklavenauktion halt und man sieht halt so, man merkt halt so eher dann so an, okay, Leute wie ich werden hier gerade versteigert und halt als Sklaven behandelt, so das, ne? Und das ist dann halt auch so das Theme über das Spiel, dass man dann halt versucht, stoppen halt so basically, dass man halt Sklaverei stoppen will so. Und es gab eine nette Mechanik halt so, dass man drei verschiedene Arten von Kostümen hatte und man wurde da gefahndet halt so. Also man hatte halt das Assassinenkostüm, man hatte das, weil man ja reich war, so ein edles Kostüm und man hatte ein Sklavenkostüm und man konnte sich halt in diesen drei verschiedenen Kostümen verkleiden und konnte man halt verschieden mit der Welt interagieren. Als Sklave hat man natürlich anders mit den Leuten geredet als reiche Frau in einem schönen Kleid halt so, basically zu der Zeit. Die war leider nicht so toll, wie ich das jetzt vielleicht darstellen lasse. Assassin's Creed 3 war ja auch nicht so toll. Und ich meine, Assassin's Creed ist ja generell schon nicht gerade die beste Reihe, wenn es um Gameplay oder Story geht. Und es war nett auf dem Handheld, aber es hat mich echt an einigen Stellen schon genervt und es hatte starke Kantenflimmern. Aber trotzdem war es beeindruckend halt grafisch auf der PS Vita. Ich hab's halt gespielt, weil ich halt Assassin's Creed 3 zu der Zeit gespielt habe und halt das mal ausprobieren wollte und das Ganze halt, das Szenario interessant fand, halt mit der, ne, mit diesem ganzen Sklaven-Szenario und einfach was auf der PS Vita zocken wollte halt so, und dann habe ich es ja gespielt, es war jetzt aber nicht so toll. Also, wenn man unbedingt Assassin's Creed spielen, es gibt auch ein PC-Re-Release davon, und also Assassin's Creed Liberation HD, kann man machen, wenn man unbedingt will, aber ich glaube, niemand wird jetzt irgendwie heute noch zurückgehen und Assassin's Creed 3 oder vor allem nicht ein Spin-Off spielen, weil so so einen guten Ruf haben die Spiele nicht, als dass man das machen würde jetzt irgendwie. Da muss man schon Hardcore-Fan sein, und wenn man Hardcore-Fan ist, dann braucht man auch meine Meinung nicht mehr, ob man das jetzt spielen muss oder nicht. Die Leute, die es spielen wollen, werden es spielen, und die 99% der restlichen Menschenbevölkerung werden es halt nicht spielen, basically. Und ja, also auf jeden Fall, ich fand es nicht so toll, aber ich meine, ja, am Anfang hat man halt noch echt versucht, so AAA-Spiele auf die PS Vita zu packen. Und das hat nicht funktioniert. Hat nicht wirklich funktioniert. Wir werden jetzt weitergehen. Also die Spiele waren immer so okay. Das war es halt immer. Weil wenn du ein AAA-Spiel auf einem Handheld releast, und es sieht ja auch gut aus und alles Mögliche, aber dann musst du dich auch mit Spielen messen, die halt AAA sind. Also wenn du schon versuchst, ein Heimkonsolenspiel nachzumachen oder halt zu simulieren, emulieren, dann musst du natürlich auch mit der Kritik klarkommen, dass dann Leute halt es mit Heimkonsolenspielen vergleichen. Und es waren halt natürlich nicht so gut wie Heimkonsolenspiele, weil oft wurden andere, kleinere Teams daran gesetzt. Genau wie bei Uncharted, da war nicht Naughty Dog dran, und bei Assassin's Creed 3 Liberation war auch ein kleineres Team dran. Und dann haben die auch natürlich mit nicht so viel Power einfach zu arbeiten, und nicht so viel, die können auch nicht so viel Speicher benutzen irgendwie so. Ich meine, Assassin's Creed 3 war irgendwie 16 GB groß, und die PS Vita-Version war dann halt 3 GB groß. Natürlich, kleinere Auflösung, kleinere Texturen dadurch und alles, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine an sich. Und das hat sich halt durchgezogen so am Anfang. Genau wie jetzt halt mit Call of Duty Black Ops Declassified, was halt so ziemlich ein Port von Call of Duty Black Ops war. Leider nicht gut. Auch so, nice try. Es sah halt exakt aus wie Black Ops. Es hatte den Multiplayer wie Black Ops. Man konnte es spielen, aber niemand spielt, glaube ich, im Bus eine Runde online Black Ops. Also, das spielt man dann zu Hause, und wenn ich dann zu Hause bin, dann schmeiße ich halt Black Ops an. Oder ich schmeiße halt Assassin's Creed 3 an, anstatt diesen Spin-Off. Oder ich schmeiße Uncharted 2 an. Halt. Auch nicht so toll. Halt. Konnte man machen irgendwo, wenn man, also das ist jetzt auch wieder so ein Spiel, genau wie bei Uncharted und bei Assassin's Creed. Das ist halt, wenn man ein Call of Duty-Fan schlechthin ist, dann will und das zocken will, dann will man das halt zocken. Und 99% der anderen Leute, die das hier hören werden, werden es eh nicht spielen wollen. Punkt. Dann aber ganz nett, Jet Set Radio wurde re-released. Also ist ein Port halt so, der PS3-Port basically wurde für die PS Vita rausgebracht. Echt gut, soweit ich weiß. Ich habe es nicht selber ausprobiert auf der PS Vita. Aber soweit ich weiß, soll es halt einfach laufen, wie es soll, und einfach unterwegs halt. Also soll gut sein auf jeden Fall. Ja, diese ganzen Lego-Spiele muss man nicht reden, die waren auch halt, waren halt Lego-Spiele unterwegs. Also da kann man nichts aussetzen an sich. War halt nicht mein Ding, und ich bezweifle, dass es von Leuten, die hier zuhören, irgendwie so wirklich das Ding war. Ja, das ist es halt. es kam sogar ein EDF dafür raus. Da habe ich halt nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, ob es. Doch, es kam sogar hier raus, aber ich war halt nie so der EDF-Fan, aber so, dass man Bescheid weiß, wenn man will, kann man sich ja mal anschauen, EDF 2017 Portable. Wie gesagt, ich erzähle hier nicht, also ich rede hier nicht über alles, so, das wär dann viel zu lang, aber so die wichtigeren Dead or Alive 5 Plus, was halt einfach Dead or Alive war, auch nicht so mein Ding, aber soll halt, soweit ich weiß, ganz gut funktioniert haben. Guacamelee, das kleine Metroidvania in dem mexikanischen ich bin eigentlich in der Szene drin, warum Lucha Libre? Ich war mir gerade Mucha oder Lucha, ich war mir gerade nicht sicher. Aber in diesem ganzen mexikanischen Wrestling-Szenario halt und diesen, ne, Guacamelee, ich zeige gerade Gameplay. Metroidvania halt mit Nahkampf und Wrestling. Habe ich durchgespielt. Auch hier schon wieder, bei diesen ganzen kleineren Dingen war halt die ganze Zeit nichts auszusetzen. Es war exakt so, als würde man es auf der PS3 spielen oder halt auf der Xbox halt von mir aus, nur unterwegs. Und komplett nichts auszusetzen. War ein super Spiel, hat super funktioniert darauf. Toll, also fand ich super. Mochte ich ganz gerne. Also ich fand es jetzt nicht großartig oder sonst was, Guacamelee, das war ein nettes Spiel halt so. Aber ich meine, es hat super toll funktioniert. Dasselbe gilt auch für Limbo, halt ein Re-Release von Limbo, den kleinen PC-Indie-Spiel, das dann halt für Konsolen-Release wurde und auch für die Vita dann. Genau dasselbe. Farming Simulator auch natürlich, genau dasselbe. Die Jack und Dexter Collection. Da wird es ein bisschen makaber, denn die Jack und Dexter Collection Ein Re-Release der ersten drei Jack und Dexter-Spiele. Also, das wurde ja nochmal für die PS3 released. Und das wurde dann halt auf die PS Vita geportet. Leider wurde es scheiße auf die PS Vita geportet. Also erstens hatte es kein Cross-Save, es hatte kein Cross-Buy. Und die Framerate hat extrem Probleme gemacht auf der PS Vita. Was halt komisch ist, weil das nicht der Fall war mit dem Ratchet & Clank-Port. Und es war halt einfach ein scheiß Port. Also man kann es theoretisch spielen, da muss man halt mit der Framerate klarkommen, die dann halt gerne mal einbricht. Theoretisch geht es, sieht gut aus, so funktioniert, aber ja, ich besitze es halt, aber habe es nie gespielt, weil ich habe so viel Schlechtes darüber gehört. Damit wollte ich nichts am Hut haben. Epic Mickey wurde dafür released. Soll auch, soweit ich weiß, gut funktioniert haben. Die ganzen Indie-Spiele braucht man eigentlich gar nicht drüber reden, wie es war, sondern es war halt einfach, das Ding der PS Vita war in der Regel, dass man halt so wenig wie möglich, ich versuche die ganzen Worte dafür zu finden, nicht einsteckt, aber sich einschränken lässt oder ähnliches. Also, dass man Spielerfahrung nicht eingeschränkt wird, dadurch, dass man auf dem Handheld spielt. Und das Gelbe gilt hier jetzt für Indie-Spiele wie Hotline Miami. Es war exakt dasselbe wie auf den anderen Systemen, nur halt unterwegs. Und ich meine, es war ja auch fast HD. Wir waren ja kurz vor 720p auf einem OLED-Bildschirm. Das heißt, es sah auch echt toll aus. Also so einem kleinen Bildschirm, also wirklich, der PS Vita-Bildschirm ist toll. Man hat nicht gemerkt, dass es nicht HD ist. Wirklich, es war echt, es ist ein super Bildschirm. Die erste PS Vita, es kam später noch ein Re-Release der PS Vita. Mit eingebautem Speicher 1 GB und einem LCD-Bildschirm, würde ich nicht zu raten, diese PS Vita zu holen, weil wirklich der LCD-Bildschirm nimmt so viel weg. Dieser OLED-Bildschirm der ersten PS Vita, der PS Vita 1000, ist so gut und macht die Spielerfahrung wirklich besser. Vor allem bei solchen bunten Spielen wie Hotline Miami. Also wirklich, ich habe Hotline Miami auf der PS Vita durchgespielt. Fantastisch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Super toll. Also, ja. Nur ganz kurz, es wurden auch ab und zu so Sachen released wie Fruit Ninja tatsächlich, was ja ganz lustig ist, ja, wenn man will, okay, habe ich jetzt nicht gespielt, FIFA 14, Dragon's Crown, was auch dann halt so wieder so ein Indie-Spiel war, halt, wie soll man es nennen, ein bis zu 4-Spieler-Core-Brawler, Dragon's Crown, wenn man es kennt, kennt man es ansonsten, weiß ich nicht, ob man es kennen will, halt so, also Fans dieses Genres kennen es auf jeden Fall halt, ich habe es halt gratis bekommen durch PS Plus, glaube ich. Hab's ein bisschen gespielt, aber ich bin halt nicht so ein Fan von diesen Beat'em-Ups halt. Auch sowas wie Angry Birds kam darauf raus. Ja, hat halt ein Touchscreen gehabt, da gibt's Sinn. Flower halt auch ein exakter Port der PS3 und PS4-Version und ich glaube mittlerweile sogar iOS. Doch, iOS jetzt auch. Halt ein nettes Spiel, in dem man eine Blüte gespielt. Also es war wirklich ein schönes Spiel, ein wirklich sehr schönes Spiel damals auf der PS3. Man hat eine Blüte gespielt und das ganze Gameplay bestand daraus, zur netten Ambient-Musik einfach über die. Also, man. Ich erkläre es mal von vorne. Man startet im Hauptmenü und sieht eine Blume. Die Blume ist am Sterben, halt so. Also, die Blume ist kurz vorm Tod. Und im Hintergrund sieht man halt die Stadt, die halt einfach grau und leblos ist, basically. Und diese Blüte ist halt kurz vorm Sterben und dann geht man in die Träume, also in den Traum dieser Blüte, dieser Blume besser gesagt, und spielt sozusagen die letzte Blüte dieser Blume. Und fliegt halt über die Wiese. Und das Spiel war halt artistisch darauf gelegt, dass man halt diesen krassen Unterschied merkt zwischen Natur und Stadt halt. So diese arme Blume, die halt in dieser trostlosen, grauen Welt einfach untergeht, aber in ihrem Traum halt immer noch in dieser wunderschönen, naturreichen Wiese halt herumfliegt und ja, dann hat man halt diese Blüte gespielt und ist dann halt über die Wiese geflogen halt mit Motion Controls, halt auch schon auf der PS3 und musste halt andere Blumen und Blüten halt sammeln und hat dann irgendwann so eine riesige Kette aus Blumen gehabt halt einfach und es war ein super beruhigendes Spiel wirklich, ist eine Erfahrung, die ich eigentlich halt vielleicht heute nicht mehr so powerful wie es halt damals war, aber es war wirklich ein super tolles Spiel und Flower ist so ein Spiel, das man, habe ich oft gehört halt auch, das kann man halt einer Person, die nie was mit Videospielen zu tun hatte, in die Hand geben. Es funktioniert ja mit Motion Controls, man muss nur den Controller bewegen, mehr muss man nicht machen, man drückt gar keinen Knopf und man fliegt halt zu angenehmen Sounds einfach über diese Wiese und sammelt halt Blüten, das ist einfach schön. Das muss man halt sagen. Auch eine nette Sache, die die Entwickler mal gesagt haben, Das Spiel ist ja nur entstanden, weil die aus Versehen einen Bug verursacht haben. Die wollten erst einen Drachen haben, der über, also rumfliegt. Aber hatten halt irgendwie einen Bug und kamen halt darauf, dass es dann, oh, das sieht aus wie eine Blüte. Okay, dann machen wir das Spiel jetzt. Jetzt geht es um Blumen statt um Drachen halt so. Aber erst sollte es halt so ein Spiel sein, wo man mit einem Drachen fliegt halt. Und durch den Bug wurde es halt zu Flower. Sehr schönes Spiel, kann ich wirklich nur empfehlen. Gibt es mittlerweile für iOS, also soweit ich weiß, PS4, PS3 und PS Vita. Injustice, was ein DC Universe Superhelden-Kampfspiel war, von den Mortal Kombat-Machern. Oh, natürlich. War hier indiziert, deswegen kam ich gerade nicht drauf. Aber ist Mortal Kombat 9, das Reboot der Reihe damals, kam auch für die PS Vita raus. War sogar ein sehr guter Port mit einigen Fan-Favorite-Minigames von vorherigen Teilen wieder. War echt ein guter Port, muss ich sagen. Also war exakt wie Mortal Kombat 9 unterwegs, war echt gut. Also nur mal so ganz kurz noch erwähnt, wer auf Mortal Kombat steht. Es gibt ein super Mortal Kombat für die Vita. Auf jeden Fall, die Macher von Mortal Kombat haben auch Injustice gemacht und das kam auch für die Vita raus. Genau dasselbe halt, einfach also dasselbe Spiel halt für unterwegs. Nichts auszusetzen eigentlich. Die Flower-Macher hatten noch Flow dafür raus released. Das war auch so ein, also die machen generell halt so Arzi-Fazi-Spiele, sagen wir mal. Die haben ja auch Journey gemacht, was auch für die Vita rauskam, glaube ich, später noch. Ja, Flow habe ich leider nie gespielt. Das war das von denen, das ich bis heute nicht gespielt habe. Also ja, aber war halt, ist exakt wie die PS3-Version unterwegs, auch das. Dann Dragon Ball Battle of Z. Ein super guter Port der PS3-Version. Leider ist das Spiel scheiße. Das Spiel an sich war halt kacke. Also egal auf welchem System man gespielt hat. Das Spiel ist absolut furchtbar. Man kann nicht ein Kampfspiel releasen, wo man die ganze Zeit nur auf einen Knopf hämmert. Also wo man nur auf Dreieck hämmert. Man kann keine Kombis machen, nichts. Furchtbares, furchtbares, furchtbares Spiel. Kein Crossbuy. Ich habe es mir für PS Vita und für PS3 in einem Sale geholt. Irgendwie 30 Euro ausgegeben. Und dann war es scheiße. Werde ich nie vergessen. Furchtbar. Furchtbar, furchtbar, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Aber aus dem Spiel ist Xenoverse entstanden. Weil das war das erste Spiel zu Dragon Ball, also diesem Battle of Gods. War das halt ein Spiel und hatte halt ein Koop-System, wo man mit bis zu drei anderen Leuten gleichzeitig gegen halt vier Gegner kämpfen kann. Aus dieser Idee ist dann halt wohl Xenoverse entstanden. Also klar, Xenoverse war auch so ein Dragon Ball Legends-Ding, aber darum geht es ja auch gar nicht. Jetzt soll ja auch nicht hier drum gehen, aber ja, auf jeden Fall. Furchtbar. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Dann Danganronpa. Ich habe Danganronpa bis heute nicht gespielt. Leider. Ich bin echt kein Visual Novel-Fan, aber ich kann garantieren, jeder, der Visual Novels mag, wird das Spiel absolut lieben, weil ich habe von Leuten, denen ich so hart vertraue, videospielmäßig, also Meinungen halt, also dessen Meinung ich halt extrem vertraue, schon so viel Gutes über Danganronpa 1 bis 3 gehört. Ja, kann man, glaube ich, einfach zugreifen. Das hat echt schon von Leuten, die ich sehr schätze, 10 von 10 Wertungen bekommen. Ich habe oft darüber nachgedacht zu spielen, aber ich kann das nicht. Ist nichts für mich einfach so. Aber trotzdem, ich gebe einfach die Empfehlung raus. Hatsune Miku, Punkt. Final Fantasy 10 und 10.2. Ja, tatsächlich, eins der beliebtesten Final Fantasies. Wurde ja für die PS3 re-released, also geportet, beziehungsweise geremaked. Ist ja ein HD-Port. Hat sich sogar ein bisschen was getan, muss ich sagen. Also ein, zwei Features kamen neu rein. Man konnte auf der PS4-Version cheaten. Das ist ja immer ganz komisch mit den PS4-Re-Releases, dass man von Final Fantasy halt, dass man cheaten kann, also vorspulen kann und God-Mode machen kann und so. Und das war hier auch dabei in der PS4-Version ganz furchtbar. PS3-Version, PS-Vita-Version hatten das nicht. Ja, ich mochte es sehr. Ich besitze es dreimal. Also ich besitze die PS2-Version. Die PS3-Version habe ich mir digital gekauft. Dann habe ich später nochmal die Special Edition mit Artbook mir geholt und die PS-Vita-Version. Und schockierenderweise bin ich nicht mal der größte Fan von Final Fantasy 7. Ich meine 10. 7 mag ich auch nicht, aber ich habe mit 10 eine sehr tiefe History, auf die ich jetzt nicht unbedingt eingehen muss, halt jetzt gerade. Das machen wir dann in einem Final Fantasy Podcast, den ich auch noch plane. Dafür bewahre ich mir das jetzt auf, aber auf jeden Fall, ich habe eine tiefe History damit. Heutzutage finde ich nicht, dass es das beste Final Fantasy so ist, ehrlich gemeint, aber auf jeden Fall die PS Vita-Version, fantastisch. Kann ich nur empfehlen. Wirklich ein super, super, super, super toller Port für die PS Vita. Also wenn man sich eine PS Vita holt, sollte man auf jeden Fall schauen, wenn man halt auf Final Fantasy steht, dass man sich Final Fantasy 10 für die Vita holt. kann ich nur wärmstens ins Herz legen. Wirklich, es ist einfach so ziemlich der perfekte Handheld-Port gewesen. Es sieht fantastisch aus, es spielt sich gut, es wird nichts rausgepatcht oder sonst was. Man hat den Touchscreen halt nicht aufgezogen benutzt, sondern was man mit dem Touchscreen macht, ist eigentlich nur, wenn man in der Hubworld ist, also nicht in der Hubworld, wenn man halt in der Open World ist und sich bewegt, dann kennt man das vielleicht von so JRPGs, dass man dann, wenn man die Charaktere wieder heilen will, dann muss man halt durchs Menü gehen, muss dann halt auf Vita klicken und dann jeden einzelnen Charakter erstmal heilen. Und was man da gemacht hat, ist, dass man den Touchscreen antippt und dadurch werden, und dann kann man halt so ein Quick-Menü öffnen und dann kann man halt alle Charaktere heilen. Mehr macht man mit dem Touchscreen nicht. Also wirklich, es ist halt nur diese eine Heiloption da. Das heißt, es wurde nicht so irgendwie aufgezogen dann mit dem Touchscreen, irgendwie so Minigames oder so. Wirklich fantastisch. Also ich kann echt nichts Negatives über diesen Port sagen. Hat auch Cross-Save, wie eben gesagt, mit der PS3-Version und PS4-Version, glaube ich, auch. Das heißt, wenn ihr euren Save unterwegs mitnehmen wollt, kein Problem, könnt ihr gerne machen. Final Fantasy X-2, für die zwei Fans von Final Fantasy X-2, die es gibt, kam auch dafür raus. dafür gibt es echt eine riesen Empfehlung von mir. Also wer Final Fantasy steht, die PS Vita-Version ist meine Lieblingsversion von allen Versionen, die je rausgekommen sind, weil Final Fantasy X unterwegs zu spielen, ohne irgendwas grafisch oder sonst wo einbüßen zu müssen, exquisit. Wirklich, ich mag die Version, ich spiele die auch heute ab und zu wieder, wenn ich halt mal Lust auf Final Fantasy X habe. Wie gesagt, ich bin nicht mehr der allergrößte Fan davon, aber ab und zu kommt es auch nochmal vor. Fest, dieses kleine Indie-Spiel, möchte jetzt nicht unbedingt großartig drüber reden, kleines Indie-Spiel, genauso released worden, sieht schön aus, OLED-Display macht alles schöner, wie wir alle wissen, ja. God of War Collection kam dafür raus, das war, soweit ich weiß, einfach nur die PSP-Teile. Genau, die müsste eigentlich einfach nur die PSP-Teile gewesen sein. Ah, nee, genau, das waren die PS3-Remakes der PS2-Teile. Also die PS2-Teile wurden ja für die PS3 geremaked und dann kamen die nochmal für die Vita auch nochmal raus. Also Teil 1 und 2. Kann man spielen, wenn man auf God of War halt steht, ne? Also auf die ersten beiden. Kann man machen. Borderlands 2, interessante Sache. Ich bin kein Borderlands-Fan, aber es wurde ja immer lange gesagt, halt so, ja, wir releasen es, und dann wurde es immer verschoben, und irgendwann kam es dann raus tatsächlich. Und soll nicht die beste Version sein. Klar, wenn es so verschoben wurde irgendwo. Bietet auch nur 2-Spieler-Koop statt 4-Spieler-Koop. Es soll halt okay sein, halt Borderlands unterwegs, halt mit 30 FPS, halt soll funktionieren. Man hat halt nur 2-Spieler-Koop, aber ansonsten soll es halt funktionieren, soweit ich weiß. Wer unbedingt Borderlands unterwegs spielen will, soll es halt machen. I guess. Keiner, okay. Child of Light, auch wieder so ein Indie-Ding halt von Ubisoft, auch genau, also ich muss bei den Indie-Dingern wirklich nicht sagen, sind einfach exquisite Ports gewesen, die halt genauso waren wie auf den Konsolen, wie auf den großen Konsolen. The Sky, ich weiß wirklich nicht, wie man es nennt, 4 kam nochmal raus, für die es interessiert halt immer noch, Danganronpa 2, habe ich ja eben schon erklärt, FIFA 15, auch glaube ich nicht zu sagen, Freedom Wars, was ja ein Earth Defense Force mäßiges Spiel war, habe ich auch bis heute nicht gespielt, ich besitze es sogar, habe ich mal nicht gespielt, tut mir leid. Hamza meinte, es ist gut, also Hamza hat, Drama Lama YouTube hat gesagt, es ist gut. Jetzt ein Spiel, das ich wirklich eine Menge gespielt habe auf der Vita, The Binding of Isaac Rebirth. Das habe ich zu Tode gespielt, sogar mein großer Bruder, der mit solchen Spielen gar nichts am Hut hat, hat es zu Tode gespielt. Das ist meine Lieblingsversion von Binding of Isaac, also jetzt gibt es die Switch-Version, die habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich halt die Vita-Version habe, aber halt, ich finde halt, so ein Twin-Stick-Shooter sollte man schon mit Twin-Stick spielen und ich konnte die PC-Version deswegen nie leiden. Also wer mit Tastatur und Maus spielt, habe ich nie verstanden. Und dann halt, also ich mochte die Version einfach mit 2 Sticks und die Tasten der PS Vita sind super, wirklich. Also es gibt einzeln immer noch Leute, die halt sogar auf bei Kampfspielen turnieren, die den PS Vita als Controller benutzen, weil der Steuerkreuz so verdammt gut ist. Und es ist auch gut, wirklich. Und die Sticks sind auch echt schön. Besser als die PS3-Sticks auf jeden Fall. Und ist einfach ein angenehmes System halt so. Es wiegt auch nicht viel und es sieht alles schön aus. Und man, wie gesagt, also es läuft genauso gut wie auf den großen Konsolen. Deswegen, also es war meine Lieblingsversion, weil ich konnte halt spielen. Also ich habe halt nichts verloren daran, dass ich da gespielt habe und konnte es halt mitnehmen. Also ja, meine Lieblingsversion habe ich extrem viele Stunden drin verbracht. Das ist auch die einzige Version, die ich wirklich gespielt habe, so richtig. Ja, wieder so ein kleines Ding, Jetpack Joyride, dieses Spiel von den, ich glaube, Fruit Ninja Machern, ich bin mir nicht sicher. Wieder einfach so ein Handy-Ding, das einfach für ein Dings für die Vita released wurde. Grim Fandango Remastered, ich beziehe hier noch die anderen Spiele rein. Also Grim Fandango, Day of the Tentacle und ich glaube auch Full Throttle, ich bin mir nicht sicher, aber die ganzen alten LucasArts Re-Releases, die jetzt rauskamen über die letzten Jahre von Tim Schafer über halt Double Fine, kam auch für die Vita raus und das ist auch so ein Ding, ich finde halt ein Point-and-Click-Adventure sollte man schon mit Maus spielen oder mit Touchscreen und da bietet sich die PS Vita extrem gut für an für diese Spiele. Also wer auf Point-and-Click-Adventure spielt und nochmal Bock hat heutzutage Day of the Tentacle, Full Throttle oder Grim Fandango zu spielen, der sollte auf jeden Fall, wenn er eine Vita hat, sich überlegen, die Vita-Version zu holen. Es gibt die Spiele auch alle für iOS und Android und auch für den PC. Ich würde nicht unbedingt zu den PS4-Versionen greifen, irgendwie, weil ich spiele halt nicht gerne sowas mit einem Controller. Kann man machen, natürlich. Ich mache es halt selber nicht so gerne. Aber ja, die Version gibt es halt auch einfach, Punkt, basically. Und gibt auch Broken Age, gibt es da auch noch für die PS Vita. Genau dieselbe Story gibt es auch nochmal für die großen Konsolen, für Handys und halt für PS Vita. Die PS Vita bietet es sich halt, wie gesagt, gut an, weil sie halt Knöpfe so wie Touchscreen hat. Das heißt, wenn man will, kann man sich die Vision holen. Da muss man nicht ne, irgendwie hin und her switchen, sondern man hat ein System für alles und muss nicht irgendwie so, keine Ahnung, ja, das Spiel spiele ich jetzt auf der Vita und dann das spiele ich dann aber auf dem Handy halt, sondern man kann sich dann halt Point-and-Click-Adventures auch für die Vita holen, weil der Touchscreen funktioniert extrem gut, auch Multitouch und ja, kann man machen. Ja, Broken Age habe ich, also zu den Spielen halt so Day of the Tentacle, eins der besten Point-and-Click-Adventure aller Zeiten. Grim Fandango, nicht so toll. Erste 3D-Point-and-Click von LucasArts damals gewesen. Wird gegen Ende halt, also ab der Mitte nicht mehr so toll, wird sehr frustrierend halt mit den Rätseln teilweise. Full Throttle, sehr kurz, cool. Kann man machen halt so. Aber Day of the Tentacle ist natürlich der Klassiker schlechthin. Fantastisches, fantastisches LucasArts Point-and-Click-Adventure. Und Broken Age ist ein Ding, was ich halt, womit ich auch halt eine Menge verbinde, weil ich das halt schon, also in meiner Phase halt so in der 10. Klasse, als ich halt sehr viel Shit durchgemacht habe, habe ich das gespielt auf dem iPad, das ich damals besessen habe. Ich habe mich einfach so unter, also eiskalt, ich habe mich unter der Decke versteckt und habe halt Kopfhörer reingetan und einfach Broken Age gespielt. Und das Spiel bietet sich auch sehr gut dafür an, sich einfach irgendwie zu isolieren und dieser Story zu folgen und es wird von vielen kritisiert, dass es kein krasses Point-and-Click ist, dass es zu einfach ist, aber wirklich, wenn ich viel mit Point-and-Click-Adventures zu tun hatte und einfach so ein netten, also nettes kleines Spiel haben will, dass es wirklich auch sehr schön aussieht, kann ich Broken Age nur wärmstens ans Herz legen. Ich mag es sehr gerne. Die krassen Point-and-Click-Fans sagen halt, es ist zu einfach. Naja, muss ja nichts Schlechtes sein, so an sich, ne? Muss man halt wissen einfach. Aber ich mochte es sehr gerne. Hotline Miami 2, halt Hotline Miami Teil 2, Punkt. Muss man, glaube ich, mehr zu sagen. Halt genau dasselbe. Guilty Gear kam auch nochmal dafür raus, genau wie J-Stars. Victory vs. Plus kam auch dann nochmal für Konsole und PS Vita raus. Also für PS4 und PS Vita. Dann nochmal Danganronpa in der Episode, was dann halt irgendwie so ein Spin-Off war. Nicht mehr wirklich Visual Novel. Ich bin da nicht drin, deswegen will ich auch gar nicht drüber reden. Wir gehen einfach weiter. Möchte nichts riskieren. Nochmal ein Blaze Blue, also Chrono Phantasma kann dafür raus. Wenn ich hier durchgehe, Dynasty Warriors 8 kam dafür raus. Wusste ich sogar gar nicht. Kam in Nordamerika nicht raus, aber in Europa anscheinend schon. Okay, Heartful Boyfriend, dieses Spiel, wo man Tauben datet, kam dafür raus, I guess. Ja, Crypt of the Necrodancer, auch wieder so ein Indie-Spiel dafür. Funktioniert super, ich mag es sehr gerne. Day of the Tentacle, Assassin's Creed Chronicles, diese 2D-Assassin's Creed kann man machen. Axiom Verge kann man machen. Downworld, auch Indie-Spiel kann man machen. Ich guck gerade, ob irgendwie nochmal Special-mäßiges dabei ist. Diese ganzen Lego-Spiele halt. Attack on Titan, auch ein Port des PS4-Spiels. God Eater 1 und 2. Dragon Quest Builders kam dafür raus. Legend of Heroes, Trails of Cold Steel. Spiele kamen dafür raus. Noch ein Dynasty Warriors, Godseekers, okay. Bridge Constructor, ganz wichtig. Ich versuche hier mal einfach ein bisschen schneller durchzugehen, weil es gibt echt eine Menge Spiele. Und ich habe jetzt so viel Zeit schon mit den Spielen verbracht, das heißt, ich möchte jetzt echt ein bisschen schneller durchgehen. Deswegen Akiba's Beat. Noch so ein Anime-Spiel, Farming Simulator 2018. Bam, bam, bam, bam, bam. The Bard's Tale, halt dieses auch Indie-Strategie, Turn-Based-Combat-mäßige Spiel. Digimon Cyber Story, Digimon Story Cyber Sloth, ja, auch ein Port des PS4-Spiels mit grafischen Unterschieden, wirklich, die schon merkbar sind an einigen Stellen, sieht aber immer noch gut aus. Wirklich kann man sich vergleichen. Ich lasse das Vergleichvideo jetzt ganz kurz hier spielen, dann kann man ja mal gucken. So, Bloodstained, das neue also von den Castlevania-Machern. Haben jetzt auch aus, also dieses, die haben ja dieses retro-mäßige Spiel jetzt für zwischendurch rausgebracht und das kam jetzt auch dafür raus für die Vita. Es kam echt eine Menge. Catherine kam dafür nochmal raus. Das wusste ich sogar gar nicht. To be announced. Catherine, also das Remake soll für die Vita auch nochmal rauskommen. Cool. Okay. Wusste ich echt nicht. Übrigens mal so, wenn ich jetzt einfach mal hier so durchgehe und gucke, ob ich irgendwas noch, also noch wirklich richtig Interessantes finde. So eine PS Vita kriegt man momentan gebraucht so für 100 Euro in der Regel. Kann man sich anschauen. Okay, es gibt auf jeden Fall noch mehr. Also es gibt noch einige Spiele, auch sowas wie Secret of Mana kam jetzt dafür nochmal raus und die ganze, man darf nicht vergessen, man kann alle PS1-Spiele und PSP-Spiele darauf spielen und alle PS4-Spiele darauf streamen und so. Es gab auch noch mehr Spiele, aber ja, es ist eine riesige Liste. Ich habe locker irgendwie schon 2000 Sachen übersehen. Aber was interessant ist, sind die gecancelten Spiele. Ja, ja. Denn es wurden auch sehr viele Spiele gecancelt. Und das Größte direkt von Anfang an, wo ich gar nicht auf die Liste gucken muss, ist Bioshock, was ja für die PS Vita rauskommen sollte. Und bis heute auch nicht offiziell gecancelt wurde. Sondern, ja, kommt noch. ja, wird natürlich nie im Leben noch kommen, aber sollte mal kommen. Genauso wie damals Oblivion für die PSP kommen sollte. Also Elder Scrolls Oblivion. Und es gibt echt eine Menge Spiele, die gecancelt wurden, nachdem die gemerkt haben, oh fuck, das Ding verkauft sich nicht. Oder halt, die Spiele sind nur in Japan rausgekommen. Ich gehe mal ganz kurz hier jetzt, also ich bin eben nur die Spieleliste von A bis L durchgegangen. Ich gehe jetzt mal ganz kurz M bis Z durch. Oh, ganz, ganz wichtig, Metal Gear Solid HD Collection Teil 2 und 3 gibt es eine HD-Version für die Vita. Und die PSP-Teile kann man sich dann nochmal so holen. Ich wusste doch, dass ich noch eine Menge vergessen habe an sich. Noch wichtige, genauso wie Monster Hunter, Frontier G. Ist halt, soweit ich weiß, nur in Japan rausgekommen. Und Catherine hat auch bis heute nur in Japan Release Date bekommen. Also, dass es noch dieses Jahr auch rauskommt in Japan. Aber ja, gibt es. Und das Ding hat auch kein Dings, Region Lock, soweit ich weiß. Das heißt, man kann auch Spiele von woanders spielen. Street Fighter vs. Tekken kam raus. Auch ein exakter Port des Spin-Offs der Street Fighter Reihe, es sollten ja eigentlich Street Fighter vs. Tekken rauskommen und dann noch, also Street Fighter X Tekken und dann noch von den Street Fighter-Machern. Und dann wollte der Tekken-Macher ja eigentlich Tekken vs. Street Fighter rausbringen, was dann halt das eine sollte sich so wie Street Fighter spielen, nur halt mit Tekken-Charakteren, und das andere sollte sich wie Tekken spielen, nur mit Street Fighter-Charakteren. Leider kam es nie zu der Tekken-Version davon, bis heute. Soll ja immer noch irgendwann rauskommen, offiziell. Aber ja, kam es halt nie dazu. Nidhogg, auch so ein kleines Indie-Spiel, sehr schön. Ninja Gaiden kam ein paar für raus. Oceanhorn, Oddworld, Octodad, Olli Olli. Ach ja, die ganzen One Piece Spiele kamen raus. One Piece Pirate Warriors 2, 3, Unlimited World Red und Burning Blood. Diese, also Anime-Spiele waren generell alle eigentlich auf der Vita, so ganz ehrlich. Papers, Please. Persona 3, Dancing Moonlight und Persona 4 Dancing All Night kamen dafür raus. Und Persona 5 Dancing Star Knight jetzt auch noch. Was aber ganz cool ist, ist Persona 4 Golden, was ja halt die beste Version von Persona sein soll. Kam für die Vita raus. Besitze ich auch. Ist echt. Also, ich habe nicht viel gespielt, weil ich nicht so der Persona-Mensch bin tatsächlich. Aber ich habe halt extrem viel Gutes davon gehört. Und die ein, zwei Stunden, die ich gespielt habe, waren halt auch echt cool. Ja, ist halt nicht so ganz meins irgendwie so, weil ich nicht so, eigentlich nicht so der Story-Heavy-RPG-Typ bin. Und ja, aber sie existiert, soll die beste Version sein von Persona 4, die es gibt. Kann man sich anschauen, wenn man eine PS Vita hat. Pflanzen gegen Zombies, auch wieder so ein Ding, ne? Ja, egal. PlayStation All-Star Battle Royale, die Antwort auf Smash Bros., die Leute bis heute verteidigen. Es ist nicht so gut wie Smash Bros., findet euch damit ab. Es war nett. Punkt. Es war nett und oft dumm. Punkt. Puyo Puyo Tetris. Nur in Japan leider. Tatsächlich. Das ist super schade, weil ich ein riesen Fan bin von Puyo Puyo Tetris. Tetris, sorry. Und ja, leider nur in Japan Release und ich habe keinen japanischen Account und habe es mir bis heute nicht importiert und jetzt gibt es eh die Switch-Version, deswegen war es mir dann auch irgendwo egal. Ratchet & Clank Collection, wie gesagt, Ratchet & Clank 1, 2 und 3, genau wie bei Jak und Dexter, kam nochmal für die Vita raus. Leider kein Cross-Save, was es für mich kaputt gemacht hat, weil ich halt nicht nochmal von vorne anfangen wollte, weil ich schon auf der PS3 angefangen habe. Das war die Remake, aber Remastered halt. Aber an sich sollen die gut funktionieren, also nur der Multiplayer fehlt beim dritten Teil, aber abseits davon sollen es gute Ports sein. Ratchet & Clank Full Frontal Assault war ein ganz, ganz komisches Ratchet & Clank Spiel, wo man die Reihe echt in den Rücken gestochen hat mit dem Messer. Und es war einfach irgendwie so ein ganz komisches Ratchet & Clank meets MOBA. Es war super weird und super komisch. Hatte Cross-Buy, deswegen besitze ich auch beide Versionen. Ich habe es halt ausprobiert. Ich habe es einmal gespielt, ungelogen. Ich habe einmal gespielt, halt die PS Vita konnte ja, einige Spiele konnten, dann konnte man mit der PS Vita mitspielen. Also das heißt, PS3-Spieler konnten mit PS Vita-Spielern zusammenspielen. Das war eins davon. Dann habe ich halt eine Runde gespielt gegen meinen kleinen Bruder damals. War nicht gut. Nee. War echt nicht gut. Aber ein Spiel, das gut war, sogar zwei, Rayman Origins, Rayman Legends, die besten Handheld-Versionen von diesen beiden Spielen. Also jetzt gibt es halt die Switch-Version von Rayman Legends. Das hat sich dann auch wieder erledigt, aber ja, bevor es halt die Switch gab, waren halt die Vita-Versionen immer eigentlich so die besten für unterwegs. Und also die 3DS-Version von Rayman Origins, die ist ja wirklich nicht gerade toll, muss man ganz ehrlich so sagen. Aber halt mit einer fast HD-Auflösung auf so einem kleinen Bildschirm und einem OLED-Bildschirm halt. Rayman Legends und Rayman Origins ist so fantastisch aus und ich kann die Version echt einfach nur jedem ans Herz legen. Auch das ist auch nochmal so eine spezielle Empfehlung von mir. Wenn man die anderen Versionen nicht hat oder einfach nochmal Bock hat, unterwegs Rayman Legends oder Origins zu spielen, vor allem Origins, weil es davon keine Handheld-Version gibt, außer die 3DS-Version, ja, große Empfehlung von mir auf jeden Fall. Resident Evil Revelations 2, dieses Spin-Off, da Koop-Spin-Off, kam halt für die Vita raus. Kann man machen, I guess, wenn man Bock drauf hat. Kann ich nicht so viel zu sagen, habe ich nie wirklich gespielt. Die ganze Romancing-Saga-Dinger waren jetzt auch nie so meins. Also diese JRPG, keine Ahnung, habe ich auch nie wirklich gespielt. Habe ich halt einiges zu gehört, aber ja, nicht so meins. Hier kommen jetzt die ganzen Japano-Spiele, diese Saturday Morning RPG, Sangoku Renseki, Sangoku Hime, sowas halt, SD Gundam, Secret of Mana jetzt vor kurzem, läuft leider auf der PS Vita nicht gut. Also die PS4-Version läuft ja so mit 60 FPS, die PS Vita-Version läuft teilweise mit unter 30. Echt, echt schade, verdammt schade sogar, weil sieht ganz nett aus eigentlich auf der Vita. So. Also ich finde den Original-Look von Secret of Mana besser und den werde ich auch mein Leben lang spielen, aber wäre eine gute Alternative gewesen für Leute, die wollen halt. Shantae gab es halt auch ein paar Spiele drauf, also eins. Das meine ich mit ein paar. Ich versuche gerade so viel zu skippen, weil es gibt echt eigentlich einiges. Shovel Knight kam dafür raus, Silent Hill, Book of Memories, ich glaube, das war nicht gut. Bin ich mir mal gar nicht sicher, deswegen sage ich jetzt auch nicht großartig was dazu. Skullgirls kam dafür raus, dieses Kampfspiel. Das soll auf jeden Fall sehr gut gewesen sein. The Sly Collection, das waren halt diese drei PlayStation All-Stars, haben die es ja genannt eine Zeit lang, Franchises, also Jak und Dexter, Ratchet & Clank und Sly Cooper. Ja, die wurden halt alle nochmal, die Remake Collections oder Remastered Collections wurden alle nochmal für die PS Vita released. Die Sly und Ratchet & Clank Collections sind auch gut. Also die Sly Collection ist auch die beste von den dreien auf der Vita. Jak und Dexter nicht so gut. Ratchet & Clank geht klar, hat ein paar Bugs, geht aber klar. Und Sly Cooper ist ja so ziemlich der perfekte Port von diesen dreien halt so ziemlich gewesen, soweit ich weiß. Kann man sich auf jeden Fall geben. Und dann kam auch noch der vierte Teil heraus. Die Macher des Remasters haben ja die Rechte dafür bekommen, einen vierten Teil rauszubringen. Sly Cooper, Thieves in Time. Hatte Cross-Buy und Cross-Save mit der PS3-Version. War nicht so ganz meins. Da spalten sich die Sly Cooper-Fans ja drum, weil es halt so einen komischen Open-World-mäßigen Ansatz hatte. Und das hat mir jetzt auch nicht so gefallen. Es hat sich für mich vor allem gestreckt. Ewigkeiten gestreckt. Und irgendwann habe ich es halt einfach deinstalliert, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Und man macht halt einfach auf, also vor allem ist, man macht halt dasselbe, wie man in den ersten drei Teilen gemacht hat, nochmal, nur irgendwie nicht ganz so spannend. Und das dann halt lange gestreckt, so, nee, hatte ich echt nicht so Lust drauf, war nicht so ganz meins, aber ich kenne Leute, die das echt super fanden. Sonic und Sega All-Star Racing Transformed kam ja nochmal raus für die Vita. Ist ein netter Port davon. Also sieht nicht so toll aus, natürlich wie die PC-Version oder so. Aber kann man machen auf jeden Fall. Habe ich auch gespielt, ein bisschen. Ja, kann man machen an sich. Stardew Valley, so wie man sich vorstellt. Also jetzt, da ist halt immer das Problem bei diesen Spielen, dass es halt die Switch-Version jetzt gibt, zu der man dann halt eher greifen sollte, weil die Switch halt in 720p im Handheld-Modus ausgibt. Aber es gibt auch die PS Vita-Version für die Leute, die in einen etwas kleineren, also in einen Handheld interessiert sind, den man wirklich in die Hose stecken kann. Also ich kann die Switch sogar in meine Hose stecken, so, aber also in die Hosentasche. Aber nicht jeder halt, ne? Und die PS Vita kann eigentlich so ziemlich jeder in die Hosentasche stecken. Deswegen halt, das wäre auch eine Alternative. Stardew Valley auf der PS Vita funktioniert genauso gut. Kann man machen. Hat soweit, ich weiß, auch Crossbuy. Das heißt, wer sich die PS4-Version holt, kriegt automatisch auch die PS Vita-Version. Als kleine Information. Ist bei fast jedem Indie-Spiel so, auch bei Undertale und Downwell und sowas. Und SteamWorld High, SteamWorld Dig, die kriegt man alle. Also diese ganzen Indie-Spiele kriegt man Crossbuy-mäßig. Das heißt, wenn man sich die PS4-Version holt, hat man direkt auch die PS Vita-Version. Für die Leute, die die PS4-Version besitzen und sich dann irgendwann denken, okay, jetzt hole ich mir eine PS Vita. Ihr habt locker schon irgendwie ein paar Spiele irgendwann mal geholt, ohne dass ihr es wusstet. Super Dimension, Neptune, ja, auch wieder so diese ganzen Anime-Dinger. Super Meat Boy, auch Crossbuy-mäßig. Super Monkey Boy, Banana Splits kam dafür raus. Ich glaube sogar Anfang der Konsole, ja genau, 2012 noch. Habe ich nicht gespielt, weil ich bin kein Monkey Boy-Fan tatsächlich. Sorry, tut mir echt leid. Tut mir echt leid. So. Nee, wirklich, tut mir echt richtig leid. Ist echt einfach nicht meins. Sword Art Online, der beste Anime und die beste Spielreihe, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Natürlich nicht, aber existiert halt. Drei Teile existieren auch auf der Vita. Anime-Spiele halt, wie gesagt, existieren alle. Sogar ein paar Taiko no Tatsujin-Spiele. Ich glaube, zwei. Nee, nur eins. Ah, schade. Eins ist für die Vita rausgekommen. Ist natürlich doof, wenn man keine Drums benutzen kann. Also ich meine, Taiko no Tatsujin definiert sich für mich dadurch, dass man halt die Drums benutzt. Klar, da kann man mit den Fingern drauf rumhämmern, aber naja, ist irgendwie für mich nicht dasselbe. Tales of Hearts R und Tales of Innocence R sind dafür rausgekommen. Also Tales of Spiele halt. Tales of Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe. Jetzt wird's juicy. Mein Lieblingsspiel für die PS Vita. Mit Abstand Tearaway. Tearaway ist ein Spiel von Media Molecule, den Little Big Planet Machern. Und hat auch Tech-Demo-mäßig eine Menge Sachen benutzt, wie den hinteren Touchscreen, den vorderen Touchscreen und wirklich die Kamera mit integrieren, aber nicht aufgesetzt. Das Spiel kam auch nicht zum Release raus, sondern die haben sich wirklich Zeit gelassen und damit was Cooles gemacht. Also anderthalb Jahre nach Release kam es raus. Fast, nee, 2 Jahre sogar, 2 Jahre danach. Ein wirklich fantastisches Spiel und es tat mir so in der Seele weh, dass ich es ein halbes Jahr nach dem Release im GameStop für 5 Euro bekommen habe. Hat mir so weh getan, nicht mal gebraucht. Das war neu und ich habe es für 5 Euro bekommen. Es ist ein so unglaublich gutes Spiel, das wirklich voller Charme strotzt und wirklich so viele wunderschöne Ideen hat. Und ich lasse hier ein bisschen Gameplay laufen. Ich lasse die PS4-Version einfach mal laufen. Es kam ein Re-Release raus. Die PS4-Version ist auch wirklich fantastisch. Und auch die, da habe ich die Special Edition für 10 Euro neu bekommen auf Amazon. Kurz nach Release, halbes Jahr auch nach Release. Beide Male tat es mir so weh. Wirklich, ich hätte so gern einen Nachfolger davon gesehen. Ich habe es durchgespielt, habe es geliebt, wirklich. Und es ist natürlich sehr kindlich gehalten, aber das macht den Spielspaß ja nicht schlechter. Es trotz vor Charme, hat so viele neue Ideen und also wirklich, es wird nicht langweilig und es ist die ganze Zeit sympathisch und hat dieses Feature, dass alles, was im Spiel ist, wurde halt tatsächlich, also das kann man alles nachbauen tatsächlich aus Pappe und Papier halt so. Also das Spiel hat halt diesen Papierlook und wirklich alles, was man da sieht, jede einzelne Kulisse kann man so nachbauen. Wurde halt auch so nachgebaut. Und wenn man im Spiel halt die Kamera benutzt, um bestimmte Sachen zu fotografieren, kriegt man sogar eine Anleitung, wie man sie im echten Leben halt bauen kann, die Sachen. Und es ist einfach, es war einfach fantastisch. Ich kann es nicht wirklich anders sagen. Es ist schwer zu erklären. Ich meine, wird jetzt auch nicht mehr gerettet, halt so die Marke. Die ist halt jetzt schon, denke ich mal, tot, leider. Es ist aber wirklich, ich würde jedem einfach raten, es einfach mal zu spielen. Es ist eine wunderschöne Experience. Und ich habe auch zum Beispiel meinen kleinen Bruder das dann halt gegeben, der halt natürlich in so einem Alter war, wo er dann halt so, nee, ich bin die Shooter, die sind cooler. Und ich habe es ihm aber trotzdem gegeben, gesagt mal, nee, wirklich, also der wollte halt nicht, mehrere Tage, weil es halt so kindlich aufgemacht ist. Und ich habe ihm gesagt, ich gebe dir das jetzt, spiel einfach mal eine Stunde, wirklich, einfach mal eine Stunde. Und er hat es bis zum nächsten Tag durchgespielt und dann noch dreimal durchgespielt, direkt hintereinander. Es ist fantastisch, Tearaway. Ich kann es wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Ich gucke jetzt sofort mal, wie viel das kostet, aber es dürfte nicht mehr als 10 Euro kosten für die PS4. Ich denke mal, dass die PS4-Version eher die Version wäre, die sich Leute holen. 15 Euro neu für die PS4-Version. Die ist auch wirklich echt gut, die PS4-Version. Also die ich persönlich mag halt die PS Vita-Version mehr, weil sie halt die PS Vita Features mit dem hinteren Touchscreen und so benutzt hat. Aber die PS4-Version war genauso kreativ. Wirklich, also die kann man auch gerne spielen. Ja. Fantastisches Spiel, wirklich. Also ich kann es echt nur jedem empfehlen, der eine PS4 oder eine Vita hat. Muss man gespielt haben eigentlich schon. Aber echt schade. Leider, Marke ist ziemlich tot, hat niemand gekauft. Naja. Weiter geht's mit Terraria. Terraria halt auf der Vita, genau wie Tetris Ultimate, Tetris auf der Vita halt, Titan Souls auf der Vita. Diese ganzen Indie-Spiele, Tokyo Ghoul Jail, was halt ein Tokyo Ghoul Visual Novel ist, erwähne ich jetzt auch nur, weil ich halt Tokyo Ghoul geschaut habe und Will Home hat mir gerade gesagt, richtig cool. Touchmei Katamari, was halt ein Katamari-Spiel war mit Touchscreen, kam auch zu Release raus, habe ich eben vergessen zu erwähnen. Ich bin kein Katamari-Fan leider auch tatsächlich, gar nicht tatsächlich so, aber soll ganz gut gewesen sein. Also nicht so gut wie die PS3-Spiele und PS2, also Katamari Damacy oder so. Aber soll nett gewesen sein auf jeden Fall. Soweit ich weiß. Tokiden 1 und 2 kamen beide auch nochmal für die Vita raus. Sind ja so ziemlich Monster Hunter-Klone, kann man nicht anders sagen. Sind wirklich einfach Monster Hunter-Klone gewesen. Erlauben ist, glaube ich, sogar mit der PS4-Version zusammenzuspielen. Don't quote me on that, aber ich glaube schon. Ultimate Marvel vs. Capcom 3, dieses Kampfspiel. Ja, Undertale, Unit 13, genau, noch ein Release-Spiel, das war ein Third-Person-Shooter, soll okay gewesen sein, habe ich nicht probiert, wird doch, glaube ich, heute keiner mehr probieren, also, naja, war nichts Besonderes, war halt okay, so zu Release. Wie, also dieses VVVVV, 6xV, kam dafür raus, auch wieder so, ne, Indie. Walking Dead, genau dasselbe. Wieder Point-and-Click-Adventure mit Touchscreen, lässt sich gut spielen. Das ist das Einzige, was ich dazu sage. Wipeout, auch ein Release-Spiel. Wipeout halt oft, war auch echt gut, soweit ich weiß. Habe ich nicht viel gespielt, nur ein bisschen. Aber ja, ist halt Wipeout so, wie man es kennt, basically. Und das geht halt für das meiste eigentlich so, das war halt einfach so, wie man es kennt, nur jetzt halt auf dem Handheld. Es gab auch einen East-Teil, also East Memories of Celzetta. Sorry, ich bin kein East-Profi, wenn ich es falsch sage, tut mir leid. East Origin und East 8, Lacrimosa auf Dana. Ja, wenn man will, kann man machen. Ich bin kein großer East-Fan. Wer es nicht kennt, kann man so erklären. Legend of Zelda, also 2D Top-Down Legend of Zelda ohne Rätselfokus. Also mit mehr Kämpfen, mit mehr draufgekloppel. Ja. Zero Time Dilemma, genau wie so wie Zero Escape, The Nunnery Games und Virtuous Last Reward. Auch zwei Visual Novel Escape-Spiele sozusagen, die sehr gut gewesen sein sollen. Jetzt kommen wir wieder zu gecancelten Spielen M bis Z und da tut mir die Seele ein bisschen weh. Achso, natürlich übrigens Minecraft ist für die wieder rausgekommen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja. Minecraft Story Mode, leider gecancelt für die Vita, kam nie für die Vita raus. Genau wie Mighty No. 9. Und das tut mir echt weh, ne? Okay. Das ist echt fucking schade. Denn Nier, also das Nier Replicant. Oder? War es Nier Replicant? Ich weiß nicht, welches von den beiden, aber ich glaube Replicant. Sollte für die Vita rauskommen. Aber die Entwickler haben es halt aufgegeben und haben halt lieber an Dragon Quest X gearbeitet. Also die sind halt zu dem Dragon Quest X-Team rübergegangen und haben daran gearbeitet und dann halt Nier fallen gelassen. Weil die Leute halt damals noch geglaubt haben, Nier kann man nicht vermarkten. Aber wie wir jetzt alle wissen, kann man Nier vermarkten, verdammte Scheiße. Und deswegen kam Nier nicht für die Vita raus. Super schade, ey. Das war echt fucking schade. Das hätte ich so gern gehabt, Alter. Nier auf der Vita. Boah, das wäre cool gewesen. Das wäre richtig cool gewesen. Das fand ich echt schade. Genauso wie Tales of Borderlands. Das war halt Tales from the Borderlands. Das ist genau mit Minecraft, wurden beide gecancelt, weil die Vita sich nicht verkauft hat. Ja. Und da sind wir auch so ziemlich am Ende. Ich habe locker ein paar Sachen vergessen. Locker auch welche, die ich besitze. Aber das Ding hatte echt viele Spiele. Und wenn man sich die heute holt, hat man echt vieles zu nachholen. Das Problem ist halt, dass viele der Sachen davon halt Sachen sind, die man auch auf anderen Systemen kriegt. Und jetzt vor allem mit der Switch hat es halt noch mehr an Sinn verloren, sozusagen, sich heute noch eine Vita zu holen. Aber man darf nicht vergessen, dass die Vita halt immer noch PSP-Support hat und man dann halt Sachen wie Crisis Core oder Kingdom Hearts oder die Maverick Hunter, also Mega Man Remakes oder so, von der PSP spielen kann. Man kann Spyro spielen darauf, Crash Bandicoot. Man kann Bloodborne von der PS4 darauf streamen, sofern man eine gute Leitung hat, ohne groß irgendwas einzubüßen. Und es ist einfach ein tolles System an sich, das scheiße vermarktet wurde. Allein schon wegen den Speicherkarten, also den Memory Cards dabei. Und ich meine, ich bin jetzt schon bei 2 Stunden, deswegen möchte ich jetzt nicht noch groß ein Fass aufmachen. Ich kann dieses System einfach nur wirklich extrem ans Herz legen. Es ist fantastisch, würde ich fast schon sagen. Ich liebe die PS Vita tatsächlich. Und habe damit sehr viel gespielt, sehr viel Spaß gehabt, eine Menge Sachen durchgespielt. Es gab mit Gravity Rush und Tear Away echt ein paar neue, interessante Sachen, die so sonst nirgendwo wahrscheinlich gegeben hätte, die sonst nirgendwo eine Chance bekommen hätten. Es gab Klassiker, wurden dafür re-released wie Ratchet & Clank. Es wurden Indie-Spiele haben eine Riesenbühne gehabt. Undertale, Downwell, Broken Age, naja, ist mehr oder weniger Indie gewesen. Aber halt, es ist halt immer doof, wenn man dann halt so Super Meat Boy und sowas, ne? Also wenn man dann dazu gezwungen ist, das zu erzählen. Aber so Hotline Miami, Isaac, ja. Man hat so eine große Bibliothek aus Spielen, nur ist halt leider davon nichts Sony AAA exklusiv gewesen, so ziemlich, außer halt die anfänglichen Spiele wie Zero Way und Gravity Rush. Abseits davon würde ich heute noch jemanden die PS Vita empfehlen. Ja, tatsächlich. Aber nur unter bestimmten Bedingungen. Also wenn ihr wirklich, ihr habt ja jetzt gehört, was für Spiele ich hier genannt habe. Also wenn ihr Bock auf Indie-Spiele habt, Bock auf Tear Away oder irgendwie so mal ein paar kleinere Sachen und halt 100 Euro übrig habt, also dann die PS Vita ist ein fantastisches, fantastisches System, dem man echt gerne eine Chance geben kann. Und wie gesagt, wenn ihr eine PS4 besitzt, habt ihr locker schon ein paar Spiele dafür durch PS Plus oder durch irgendwelche Spiele, die ihr euch gekauft habt. Und ihr dürft halt nicht so viele Exklusivtitel von Sony selber dann halt erwarten. Und die waren jetzt auch nicht so toll, deswegen verpasst man da nicht viel. Aber wenn ihr einfach mal ein System haben wollt, mit dem ihr halt eine große Bibliothek haben könnt, bestehend aus PSP, PS1 und PS Vita und halt theoretisch noch PS4 spielen, ist es ein fantastisches System an sich. Plus, natürlich möchte ich hier sowas nicht bewerben, aber das Ding ist auch, sofern ihr bis zur 3.65 Firmware euch eine PS Vita holt, werdet ihr diese auch, also eine Custom Firmware draufladen. Vielleicht irgendwann mal in der Zukunft wird es halt auch mit der 3.68 Firmware der jetzigen halt funktionieren. Auf jeden Fall kann man die auch noch hacken und theoretisch dann halt noch Emulatoren wie Game Boy Advance und so. Und ich sage nicht, dass ich das gemacht habe, aber könnte sein. Game Boy Advance Emulator oder halt N64 Emulator draufladen und die dann auch noch genießen. Und natürlich wollen wir noch ganz kurz drauf zurückkommen. In Japan wurde ja 2 Jahre später PlayStation Vita TV released, was halt einfach eine PlayStation Vita ohne Bildschirm, ohne Knöpfe, also Input war, mit HDMI-Ausgang, sodass man die PlayStation Vita am Fernseher verbinden konnte, weil wie gesagt, die PlayStation Vita lief in Japan sehr gut. Und deswegen hat es da Sinn ergeben, die zu releasen. Und tatsächlich kam die dann ja auch hier im Westen raus. Und würde ich die empfehlen? Nee, tatsächlich nicht, weil Spiele sind halt, verlieren halt ihren Flair auf dem Fernseher so ziemlich. Und deswegen würde ich es nur empfehlen, wenn ihr, also wenn ihr streamen wollt oder so, weil dann habt ihr halt einen HDMI-Source. So könnt ihr die PS Vita halt nicht aufnehmen. Aber halt mit der PSTV schon. Ich habe ja auch selber eine. Genau aus diesem Grund, falls ich mal was auf der PS Vita aufnehmen wollen würde. Problematik ist halt auch nur, weswegen ich die PSTV auch nicht mehr empfehle. Erstens, die wird nicht mehr hergestellt, das heißt, ihr kriegt die nirgendwo neu. Und zweitens, nicht alle PS Vita-Spiele funktionieren darauf, denn Sony hat das so gemacht, dass die Entwickler selber einen Patch rausbringen müssen, damit das Spiel PlayStation TV kompatibel ist. Und viele Entwickler haben halt keinen Sinn darin gesehen, für eine tote Konsole einen Patch rauszuhauen, also Arbeit aufzuwenden, um halt das Spiel freizuschalten für die PSTV. Deswegen gehen viele PS Vita-Spiele auf der PSTV nicht. Also sowas wie Persona Golden geht darauf zum Beispiel jetzt, aber halt Uncharted nicht, Gravity Rush nicht. Wenn ihr eure PSTV hackt, ist das kein Problem, weil dann könnt ihr alle spielen halt darauf. Da gibt es ein Tool, das nennt sich Whitelist. Habe ich selber auch installiert halt und dann könnt ihr jedes einzelne PS Vita Spiel auf der PSTV spielen, aber nativ geht das nicht. Nur so als kleine Warnung und generell, wenn ihr nicht gerade capturen wollt, empfehle ich auf keinen Fall die PSTV. Ja, ich meine, das ist ja so noch die Pilotfolge, ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich irgendwas vergessen habe. Ich wollte eigentlich noch mehr erzählen, aber ich glaube, wir würden hier auf 3, 4 Stunden zugehen. Ihr merkt, dass ich echt meine Schnauze nicht halten kann und echt eine Menge zu erzählen habe. Ich hoffe, es hat euch an sich gefallen. Habt ihr Vorschläge für andere Themen? Habt ihr irgendwas zu der Vita zu sagen? Würde ich super toll finden. Was hat euch nicht gefallen? Was hat euch gefallen? Jetzt an dieser Pilotfolge, findet ihr es angenehm? Findet ihr es nicht angenehm? So alles Mögliche. Sagt es mir gerne in den Kommentaren. Ich bin mal gespannt, wann ich die Folge auch hier releasen werde. Jetzt, ich gebe mir Mühe, das dann halt bis Dienstag zu releasen. Ich denke mal, Dienstag kommt es auch raus, ja. Und ihr könnt mir auch gerne sagen, in was für einem Zyklus ihr das sehen wollt, weil ich habe geplant, es im 2-Wochen-Zyklus zu machen. Außer halt, ich möchte es früher releasen, aber an sich habe ich 2-Wochen-Zyklus geplant für diesen Podcast. Und ja, dann, ich möchte jetzt hier auch nicht um den heißen Brei wieder lange reden, aber sagt mir, wie ihr es fandet, was ich noch besser machen könnte, ob ihr es angenehm fandet, weil das sollte es letztendlich sein. Und vergesst nicht, mit mir in den Kommentaren ein bisschen über die Vita zu reden. Fände ich cool an sich. Eine Sache noch, die ich vergessen habe, die ich noch unbedingt erwähnen möchte. Die PlayStation Vita hat übrigens auch noch, ist mittlerweile eingestampft worden, aber sie haben noch PlayStation Now in Amerika released, was ein Streaming-Dienst war, um PlayStation 3-Spiele auf die PS Vita zu streamen. Das heißt, theoretisch, wenn ihr in Nordamerika lebt und mittlerweile, glaube ich, nicht mehr, wurde, glaube ich, echt eingestampft, könnt ihr sogar noch PS3-Spiele auf der PS Vita spielen. Das heißt, der Katalog wird noch größer. Das wollte ich nur kurz erwähnen. Dankeschön. Aber ja, dann wie gesagt, redet gerne mit mir über die PS Vita in den Kommentaren. Gebt mir euer Feedback. Danke fürs Zuhören. Gute Nacht, je nachdem. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Noch einen schönen Tag und I tried to count his sheep, reached 1,000 sheep. Had to stop counting, I was over an hour deep. Jump out the murk, you hop out the jeep. I'm screaming SOS, I'm still lost out at sea. Penny looking sweet, deck chairs on a balcony. VVS teeth for my moment.